Herzlich willkommen allerseits. Sie erleben bei uns ein Spiel nach Motiven von Tobias Mollet, die Abenteuer des Roderick Random. Heute der erste Teil, mit einem Penny nach London. Wir schreiben das Jahr 1750. Bitte, Herr Kapellmeister. Wir fahren nach Jamaika, wir suchen Ruhm und Glück. Und in Merry Old England lassen wir das Mädel zurück. Reise, Reise, Aufstieg, die See geht schwer und ist rau. Reise, Reise, Aufstieg, der Himmel ist hoch und blau. Jamaika. Wenn man bedenkt, wie groß die Welt ist, gnädiges Fräulein. Ein Glück, dass man die Erde nicht in dieser Kutsche umfahren muss. Oh, wie recht Sie haben, mein Herr. Ich würde Ihnen von Herzen gern meinen Platz überlassen, wäre ich nur davon überzeugt, Sie hätten es hier leichter. Oh, Sie sind ein Edelmann, mein Herr. Das bin ich. Allerdings muss ich mein Glück woanders suchen. Seit das Sampton, Sir, unser Familienbesitz ist verschuldet und verwaist. Oh. Seien Sie meines tiefen Mitgefühls versichert. Roderick Random. Lady? Keine Lady, Sir Roderick. Einfach Narzisse. Ich lebe bei meinem Onkel und bei meiner Tante auf Thicket County, Downshire. Sollten wir bei der Ähnlichkeit unseres Schicksals nicht eine tiefe Zuneigung füreinander empfinden, Narzisse? Das würde Sir Timothy, mein Onkel, niemals erlauben, Sir Roderick. Wenn ich auch nach Jamaika ginge? Um Ihnen einen Rat zu geben, müsste ich wissen, wo dieses Jamaika liegt und was diese Männer dort tun. Ein Edelmann fragt nicht danach, warum er etwas geschieht. Ihm genügt, dass etwas geschieht. Sie haben entzückende blaue Augen, gnädiges Fräulein. Kann mir keiner der Herren die Frage beantworten, weshalb diese Männer nach Jamaika reisen? Jamaika gehört zu den Westindischen Inseln. Die Krone führt mit den Franzosen oder den Spaniern um diese Insel den sogenannten österreichischen Erbfolgekrieg. Jedenfalls möchte ich nicht zu den armen Teufeln gehören, die hinübergeschickt werden. Nur wenige werden gesund zurückkommen. Ihnen fehlt es an Patriotismus, mein Herr. Ich würde mich mit Freuden für England in Jamaika schlagen. Bis vor einer Minute hatten Sie nicht mal eine Ahnung, wo Jamaika liegt. Im Augenblick wollen Sie nur dieser Dame gefallen. Ich möchte Sie bitten, sich erst einmal vorzustellen, damit wir wissen, ob Sie ein Gentleman sind. Jules Trapp, Barbier, auf der Reise nach Frankreich. Sie sind jung und haben kein Ziel. Kommen Sie mit mir. Jetzt sind Sie ein unwissender, borniert und mittelloser Landjunker. Bei mir könnten Sie mehr erreichen, als Sie durch Ihre Geburt sind. Hey, Kutscher, halten Sie an! Anhalten! Was ist denn? Ich muss aussteigen. Dies hier ist Thicket County, Downshire. Es war mir ein Vergnügen, meine Herren. So warten Sie doch. Ich muss Sie unbedingt wiedersehen. Das dürfte nicht gehen. Dort steht mein Onkel. Und wir müssen vor allem die Etikette wahren. Das ist richtig. Wer ist dieser Lümmel? Narzissa! Roderick Random. Ein Edelmann, der sein Glück außer Landes suchen muss. Ein gewöhnlicher Landstreicher. Ja, er wird bei dem Viehzeug landen, das Sie jetzt nach Jamaika verfrachten. Nun zu, mein Sohn. Grüß die Indianer, falls dich nicht vorher die Fische fressen. Wo finde ich Sie, Narzissa? Auf Thicket County, Downshire. Schreiben Sie sich auf, Rory. Ach, Strabich, ich bin unglücklich. Natürlich. Ich dachte mir schon, dass Sie für diese Art unglücklich geschaffen sind. Werden Sie mir in London weiterhelfen? Auf Strap können Sie rechnen. Sind Sie wirklich Schotte, so hüten Sie sich. In London liebt man Ihre Landsleute nicht. Was haben Sie gelernt? Ich bin Wundarzt. Und zuletzt habe ich bei einem Apotheker gearbeitet. Da mich die Tochter meines Brotherrn liebte, musste ich ihn verlassen. Weibergeschichten. Haben Sie Geld? Mein Onkel, ein Seeoffizier, stattete mich aus. Ich hoffe, in London etwas Standesgemäßes zu finden. Wir haben viel Zeit bis London. Lassen Sie uns in Ruhe alles besprechen. Hallo, Britters, sind Zimmer frei? Im Empire Hotel wird wohl ein Zimmer für Sie frei sein. Aber was machen Sie in London? dem Vorhof der Hölle, wie Sie zu sagen pflegen. Chef der Bretast. Und dieser Gentleman? Ah ja, das ist der edle Roderick Rende, mein neuer Freund. Rory, dies ist der ehrenwerte Mr. Bretast, Besitzer des Empire Hotels. Stehe zu Diensten, Sir. Kennen Sie ein Parlamentsmitglied namens Cringer? Was wollen Sie denn von dem? Also, du kennst ihn. Man hört so manch allein. Erzähl mal ein bisschen, was du von Cringer weißt. Er wohnt in Highgate, hol ihn der Teufel. Soll 4 Klienten haben, steckt seine Nase in alle möglichen Geschäfte, ist Anwalt, Schiffsmakler. Das hört sich nicht gut an, Rory. Kennen Sie Cringer? Eben nicht. Ich habe Referenz von meinem ehemaligen Brotherrn und ich hoffe, dass Cringer mir in London weiterhilft. Wann empfängt Cringer Klienten? Ganz früh, bevor er ins Parlament fährt. Kann ich bei Ihnen ein billiges Zimmer bekommen? Ja, das können Sie. Hören Sie, Rory, diese Geschichte gefällt mir nicht. Ich habe das Gefühl, Sie sollten Ihren Empfehlungsbrief lieber in die Themse werfen. In 3 Tagen reise ich weiter nach Frankreich. Ich wiederhole mein Angebot. Kommen Sie mit hinüber. Sie würden es nicht zu bereuen haben. Nett von Ihnen, Strap, aber ich will es lieber auf meine Weise versuchen. Na, ich will Sie nicht drängen. Leben Sie wohl, Roderick Rendon. War einst ein Mann in den Highlands, dem fehlte es häufig an Geld. Dann nahm er seinen Dudelsack und zog damit durch die Welt. Er dudelt sich erst durch die Grafschaft, er dudelt sich ins Parlament. Nun heißt er Esquire Granger und er ist ein Mann, den man kennt. Nehmen Sie Platz, junger Mann. Danke, Mr. Granger. Esquire, Ritter, dank meiner Verdienste. Meine Zeit ist bemessen, in einer Stunde fahre ich ins Parlament. Ich soupiere mit dem 17. Earl of Sampton, Sorrington House, um 1. Danach habe ich mich zu sputen, um den Duke of Yusenberry Sherry pünktlich zu treffen und so weiter. Was führt Sie zu mir? Eine Kleinigkeit. Mein Bruder, Lancelot Crabbe, schickt Ihnen dieses Schreiben. Eine Bitte, Ihnen weiterzuhelfen. So ist es, Sir. Gehen Sie zu den Soldaten. Die Krone führt Krieg zum Ruhm Englands. Und für einen hoffnungsvollen jungen Mann gibt es nichts Schöneres, als mit Ruhm bedeckt aus der Schlacht heimzukehren oder zu fallen, je nachdem. Soll ich Ihnen ein Offizierspatent verschaffen? Wie hoch sind Ihre Mittel? Das ist die Frage. Ich bin Arzt, Sir. Hier ist mein Empfehlungsschein. Na, geben Sie schon her. Es soll ein Geschwader Schiffe nach Jamaika auslaufen. Da werden Matrosen gebraucht. Ärzte gibt es in London wie Sand am Meer. Ich bin ein guter Arzt, Sir. Die Zeiten sind schlecht. Wollen Sie es sich nicht doch noch überlegen? Soldat oder Seemann, für Geld kann ich Ihnen jedes Patent verschaffen. Ich verzichte auf diese Art Hilfe, Sir. Leben Sie wohl. Wie Sie wünschen. Nehmen Sie Ihren Brief wieder mit. Ich habe dafür keine Verwendung. Ich bekomme 5 Schilling. Was bekommen Sie? Ich werde Ihnen keinen Penny zahlen. Ich bin Anwalt. Meine Klienten bezahlen mich für juristische Beratungen. Sie sind mein Schuldner. Entweder zahlen Sie oder ich rufe nach dem Constable. Polizei. Und das nennt man einen Ehrenmann. Ich fordere Sie auf Degen oder Pistole. Ich mich mit Ihnen schlagen? Machen Sie sich nicht lächerlich. Hier sind Ihre 5 Schillinge. Mich sehen Sie nicht wieder. Grünschnabel. Ist Snap da, Bretters? Kenne ich nicht. Der Mann, mit dem ich gekommen bin. Joe Strap, der Barbier, der nach Paris gehen wollte. Ich werde mitgehen. Wollten Sie sich nicht als Arzt niederlassen? Das war einmal. Ich war bei diesem Cringer. Er soll mit Ämtern handeln. Das ist bei unserem Beamten gang und gäbe. Was hat er Ihnen abgenommen? 5 Schillinge. Und nun sind Sie abgebrannt. Bis auf wenige Pfund. Dann werden Sie bald Mr. Bretters zu mir sagen. Hören Sie zu, Mr. Bretters. Ich bin Arzt. Vielleicht könnte ich auf einem Schiff seiner Majestät unterkommen. Wie stellt man das an? Geben Sie mir einen Rat. Sie müssen sich zuerst um ein Patent bei der Admiralität bewerben. Und wenn ich das Patent bekomme? Dann müssen Sie zum Schiffsamtssekretär gehen. All right. Es heißt, dass ein Geschwader nach Jamaika ausläuft. Als Soldat oder Matrose... Langsam. Das Patent kostet Geld. Auf dem Schiffsamt brauchen Sie Geld, um die Beamten zu bestechen. Trotzdem, ich muss es versuchen. Fallen Sie nicht wieder auf einen Schwindler herein, mein Junge. Danke, Mr. Bretast. Wäre ich doch mit Strap nach Paris gegangen. Das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Rory, Der Marquis de Straub hält sich gegenwärtig in Brest auf. Marquis de Straub? Was soll das heißen? Ist er ein Baron oder ein Schwindler? Er hat viele Namen und viele Gesichter. Der Marquis, wie ihn seine Freunde nennen, ist der verwegenste Schmuggler zwischen Südwales und Paris. Wie er heißt und wer er wirklich ist, weiß niemand. Rory, Sie haben eine große Chance verpasst. Glauben Sie? Ich gehe meinen eigenen Weg. Die ganze Welt ist voller Narren, welche dem Weib erlegen sind, die auf die große Liebe harren, mit deren Asche spielt bald der Wind. Mit deren Asche spielt bald der Wind. Mein Name ist Thomas Jackson. Sind Sie Schotte, mein Herr? Allerdings, mein Herr. Wie mich das freut, einen Landsmann gefunden zu haben. Ich bin Roderick Random aus Sutter Sandwichshire. Sie haben sicher schon von mir gehört. Mag sein, ich erinnere mich nicht. Sie sind schon lange in London? Erst ein paar Tage. Ich bin Arzt. Ich möchte ein Patent erwerben und mich als Schiffsarzt anheuern lassen. Sie müssen Schattiker haben. Ich hoffe, dass ich ausreichend mit Geld versorgt bin. Wenn Sie es wünschen, biete ich Ihnen meine Hilfe an. Ich kenne mich bei der Admiralität aus. Mit Freuden. Meine Kenntnisse der Londoner Geflogenheiten sind gering. Also, auf gute Freundschaft. Fechten wir gemeinsam Ihre Sache durch. Es wird nicht leicht sein. Sie müssen zu Harris, Seelord seiner Majestät. Kommen Sie! Sie werden Glück haben, Random. Ich verspreche es Ihnen. Geben Sie mir einen Pfund, Random. Wollen Sie ein Patent oder nicht? Hier ist das Geld. Warten Sie einen Augenblick. Sir John lässt bitten. Ich warte in der Halle auf Sie. Viel Glück. Sir John? Was wünschen Sie, junger Mann? Das Patent für eine Schiffsarztstelle. Wenn euer Lordschaft mir das Papier ausfertigen ließe, obwohl ein Pfund ein hoher Preis ist, wäre ich Ihnen verbunden. Ich bin nur mit geringen Mitteln ausgestattet. Was schwatzen Sie da? Verzeihung, Sir. Tragen Sie Anliegen vernünftig vor, junger Mann. Sie sind hier bei der Admiralität, der höchsten Behörde im Königreich, soweit es Fragen der Seefahrt betrifft. Ich sagte doch schon, ich möchte ein Schiffsarztpatent erwerben. Haben Sie die entsprechenden Zeugnisse des Schiffsamtes? Nein, ich dachte, dass ich zunächst... Sie dachten. Woher soll ich wissen, ob Sie überhaupt die Befähigung zum Schiffsarzt besitzen? Ach, ich habe ein Wundarztdiplom, wenn Sie bitte einsehen wollen. Das nutzt nichts. Ich brauche die Urkunde des Schiffsamtes. Ich verstand aber meinen Freund Jackson so, als ob das Pfund, welches ich ihm für Sie gab, genügte, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Sir. Wollen Sie damit sagen, ich hätte Geld genommen, dass ich ein Seelord bestechlich bin? Aber Sie haben doch das Geld genommen. Jackson ist doch bei Ihnen gewesen, während ich draußen stand. Machen Sie, dass Sie rauskommen! Sonst lasse ich Sie wie einen gewöhnlichen Matrosen an den Mast binden und züchtigen. Ich hatte Sie doch gewarnt, Rory. Jackson ist ein stadtbekanntes Subjekt. Er hat sich als Landsmann von mir ausgegeben, Bradhurst. Er hat Ihnen das Greenhorn angesehen und Ihnen ein Pfund abgenommen. Das ist alles. Ich hole mir mein Geld zurück. Wissen Sie, wo der Halunke verkehrt? Ich weiß es. Aber ich werde es Ihnen nicht verraten, Rory. Und weshalb nicht? Weil diese Leute auch vor einem Mord nicht zurückschrecken. Aber was soll ich jetzt tun? Wissen Sie was? Gehen Sie zurück aufs Land. Für London sind Sie nicht wendig genug. Nein, zum Donnerwetter. Was andere können, kann ich auch. Bradhurst, was soll ich tun? Wohin könnte ich jetzt noch gehen? Um ein Patent zu bekommen, müssen Sie zum Schiffsamtssekretär gehen. Dort muss man Sie als Antragsteller eintragen. Lassen Sie nicht locker, es ist Ihr gutes Recht. Haben Sie erst einmal das Patent, können Sie sich nach einem Schiff umsehen. So einfach ist es. Danke Ihnen, Bradhurst. Ich werde sofort zum Schiffsamt gehen. Nehmen Sie Geld mit, Rory. Ich bin ziemlich down, aber was sein muss, muss sein. Vorwärts nach Jamaika, Jungs. Wir retten dem König sein Land. Nur immer grad ausgesegelt. Jamaika, das liegt rechter Hand. Ich mache Jagd für die Krone auf Silber und Gold. Ich plündere spanische Schiffe. Nennt mich Pirat, wenn ihr wollt. Nennt mich Pirat, wenn ihr wollt. Oakham, der macht große Prise. Die einen Rest kriegt die Krone. Da bleibt wirklich nichts unterm Strich. Ich mache Jagd für die Krone auf Silber und Gold. Ich plündere spanische Schiffe. Nennt mich Pirat, wenn ihr wollt. Nennt mich Pirat, wenn ihr wollt. Wozu sind Sie Schiffsamtssekretär, wenn Sie mir nicht helfen können, Mr. Winning? Ich kann keinen Matrosen backen, Kapitän. Entschuldigen Sie, meine Herren, ich suche den Schiffsamtssekretär Winnington. Was ist? Was wollen Sie von mir? Roderick Random, ich bin Wundarzt, Sir. Da haben Sie es, Kapitän. Ärzte, Ingenieure, Zimmerleute, so viel Sie wollen. Aber einen tüchtigen Matrosen oder Soldaten, da bin ich überfordert. Warten Sie, Winnington. Random, bedenken Sie, was es bedeutet, Angehöriger der britischen Marine zu sein. Ruhm bedeckt aus der Seeschlacht heimzukehren, als ein Held. Die Mädchen werden Ihnen nachlaufen, das gewöhnliche Volk wird Sie bestaunen. Ist das nichts? Ja, gewiss, Sir, aber ich bin doch Arzt. Das Königreich braucht keine Ärzte, wie Sie gehört haben. Ja, ja, so ist es, mein Lieber. Ich bestehe darauf, dass Sie mich registrieren, Sir. Hier ist mein Wundarztzeugnis, Sir. Ja, danke. Ich bin durch Gesetz verpflichtet, Sie als Bewerber für die Zulassung zu einer Prüfung vor einer Kommission unseres Hauses einzuschreiben. Roderick Random. Genau das wünsche ich. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich setze Sie ferner davon in Kenntnis, dass die Prüfung zwar Ihren Status als Arzt festsetzt, uns aber nicht verpflichtet, Ihnen einen Schiffsplatz nachzuweisen. Sie dürfen sich ab sofort als registriert betrachten, dem Gesetz ist damit Genüge getan. Geprüft werden Sie in 14 Tagen hier im Haus. Ihre prüfenden Ärzte heißen Lamperton und Callaghan. Ich freue mich ja so. Ich danke Ihnen, mein Herr. Ein Schiff würde ich sicher finden. Ja, hier ist ein Kassenbeleg über eine Guinea. Eine Guinea? Habe ich richtig gehört? Ich halte mich streng an die Gebührenordnung. Wenn Sie diese einsehen wollen... Oh nein, bemühen Sie sich nicht. Auf Wiedersehen, meine Herren, auf Wiedersehen. Ja. Kapitän, nun zu Ihnen. Haben Sie meine Papiere fertig? Es ist alles geregelt, Sir. Wann läuft Ihre Fregatte Donner denn aus? Alle Kapitäne haben Anweisungen, sich in 3 Wochen, Glasen 9, auf dem Flaggschiff einzufinden. Seine Lordschaft, der Admiral, wird uns dann wohl Order geben, wann die Anker zu lichten sind. Das heißt, wenn wir genügend Matrosen haben. Ja, das wird eben alles am grünen Tisch gemacht. So ist es. Uns wird nichts übrig bleiben, als zu einem bewährten Mittel der Praxis zu greifen. Zwangsrekrutierung? Ohne mein Segen, Kapitän. Überlassen Sie das mir. Hier lungern hunderte junger Faulenzer herum, die gute Matrosen werden könnten. Gentlemen, es erscheint zum Zwecke der Erlangung eines Schiffsarztzeugnisses der Kandidat Roderick Random. Mr. Random, nehmen Sie Platz. Danke. Dies ist der ehrenwerte Sir William Dr. Callaghan. Ja. Mr. Random. Der andere Gentleman ist der ehrenwerte Sir Robert Dr. Lamberton. Ja, ja. Mr. Random. Ich bin glücklich, Ihre Bekanntschaft zu machen, meine Herren. Dann erteile ich Ihnen das Wort, Sir William. Beginnen wir mit der Behandlung eines gewöhnlichen Knochenbruches, Kandidat. Ich entsinne mich eines Jagdunfalles, den der 48. Earl of Hammondeck, ja, sogar allerältesten Adel geschieht, bis Geschick, erlitten hatte. Seine beiden Hausärzte versagten, ich wurde geholt und hatte das Glück, seine Durchlaucht zu heilen. Sie erinnern sich des denkwürdigen Vorfalles, Kollege Lambert? Sehr genau. Ich hatte nämlich das Vergnügen, den ehrenwerten Earl von einem Hautleiden zu heilen, welches er sich durch Ihre raue Behandlung zugezogen hatte. Ja, aber Sie werden einräumen, Kollege Lamberton, dass uns unsere häufige Zusammenarbeit sehr genutzt hat. Ihre überragende Fähigkeiten als Arzt habe ich niemals in Zweifel gezogen. Nein, ich meinerseits habe Sie oft beneidet. Oh, ganz meinerseits. Ja, kommen wir also zur Sache. Wie hätten Sie sich im Falle des Unfalls verhalten, Kandidat? Ich wäre wie Sie verfahren, meine Herren. Ja, daran hätten Sie recht getan, junger Mann. Wollen Sie jetzt eine Frage stellen, Dr. Lamperton? Ja. Schiffsamtssekretär? Ja. Wie spät ist es denn? Gentlemen, es ist eine Stunde vor der Mittagspause. Ach, das wird wieder eine Hetzerei mit dem Essen. Wir wollen das Verfahren abkürzen, Kandidat. Schussverletzungen oder solche durch Hieb- und Stoßwaffen müssen Sie in großer Zahl behandeln. Was tun Sie, wenn Ihnen ein Mannschaftsdienstgrad mit einer schweren und ein Offizier mit einer leichten Verletzung gebracht wird? Wen behandeln Sie zuerst? Passen Sie gut auf, Kandidat. Darf ich eine Gegenfrage stellen, Sir? Ja, bitte, bitte. Mr. Schiffsamtssekretär, was ist höher einzuschätzen? Das Leben eines Soldaten oder das eines Offiziers? So gestellt kann ich diese Frage nicht beantworten. Das handelt sich um eine Gewissensentscheidung, um einen Grenzfall. Eben darum habe ich diese Frage gestellt. Ich kann sie nicht beantworten, Sir. Sie ist prinzipiell zu beantworten. Es gibt nur einen König George II., aber es gibt einige hunderttausend Soldaten. Fällt ein Mannschaftsdienstgrad aus, so wird im Schiff seiner Majestät nicht viel geschehen. Stirbt ein Offizier, so kann das Schiff verloren sein. Ich würde nicht zögern, zuerst den Offizier zu behandeln, Sir. Jedenfalls sollten wir angesichts dieser Loyalität dem jungen Mann das Zeugnis nicht länger verweigern. Dann stelle ich amtlich fest, dass der Kandidat Roderick Random die Prüfung bestanden hat. Das Honorar für Sir William und meine Wenigkeit beträgt eine Guinee. Und nun auf zum Schiffsamt, Rory. Lassen Sie jetzt nicht nach, wo alles so gut läuft. Mr. Bradhurst, ich werde nie vergessen, wie Sie sich meiner angenommen haben. Ich habe mir schon ein Schiff angesehen. Die Brasilia, die geht nach Asien. Holen Sie sich Ihr verdammtes Patent, mein Junge. Und dann nichts wie weg aus London. Das will ich tun. Ich freue mich für Sie, Roderick Renten. Ich darf Ihnen hiermit Ihr Patent als dritter Schiffschirurgus ausreichen. Gratuliere ich. Mein Gönner, Mr. Cringer, hat für mich die Brasilia ausersehen. Das Schiff geht nach Asien. Ja, ich weiß. Die Brasilia läuft übermorgen aus. Die Krone hat Anteile an dem Kauffahrer. Ich kann Sie nicht dorthin vermitteln. Sie müssen schon warten, bis Sie an der Reihe sind. Aber Sir, ich habe eine Menge Geld aufgewendet, um dieses Patent zu bekommen. Was ist es wert, wenn ich hier monatelang, vielleicht jahrelang, auf ein gutes Schiff warten muss? Aber Sie haben es doch so sehr mit dem Gesetz. Bitte, wir können keine Ausnahme machen. Wie viel verlangen Sie für eine Ausnahme? Von Ihnen nichts. Ich habe keine Lust, meinen Namen in der Fragestunde des Parlaments genannt zu hören. Ich möchte in Ehren alt werden. Nehmen Sie das Patent. Für mich ist Ihre Angelegenheit geregelt. Ich bitte Sie, Mr. Winnington. Ich muss unbedingt weg aus London. Meine Mittel sind aufgebraucht. Ich weiß nicht einmal, wovon ich nächste Woche leben soll. Verkaufen Sie doch Ihr Patent. So machen es alle, die Geld brauchen. Leben Sie wohl. Reise, Reise. Geht schwer und ist rau. Reise, Reise, aufstehen. Hey, Roderick Random, erkennen Sie mich nicht wieder? Hat es geklappt? Sie sind es, Jackson. Sie werden mir erst einmal meinen Pfund zurückgeben. Sie betrügen. Bedauere, mein Lieber, ich bin restlos abgebrannt. Sie können mich auf den Kopf stellen, es fällt kein Penny raus. Vorsicht, aufgepasst. Das sind Männer, die Ihnen nicht gefallen dürfen. Hilfe, Hilfe! Bin 60 Jahre alt und 40 davon auf Sie. Auf ihrer Hoheit Fregatte, The Thunder, der Donner, doch tut das Herz mir weh. An diesem alten Kasten, da nagt der Zahn der Zeit, doch will ich kein anderes Schiff mehr, The Thunder, der Donner, das Ende ist sicher nicht weit. Na, hoch mit dir, fauler Hund. Ich verlange, dass man mir diese Fesseln abnimmt. Lassen Sie nur, Hochbootsmann. Wie heißen Sie? Aber Sir, Sie kennen mich doch. Sie sind Captain Morgan. Beim Schiffsamt haben wir uns neulich gesehen. Ich habe jetzt das Patent und ich protestiere gegen diese Behandlung. Ich bin niedergeschlagen und auf dieses Schiff verschleppt worden, als ich abends... Halten Sie den Mund. Ich kenne Sie nicht. Hochbootsmann, was tut der Kerl auf meinem Schiff? Zu Befehl, Euer Ehren. Dieser Lümmel hat sich gestern an den Wachen vorbei auf die Thunder geschlichen. Er wurde überwältigt und in Eisen geschlossen. Danke, Hochbootsmann Rattlin. Aber das ist unwahr. Lüge, ich protestiere. Ich stelle fest, dass Sie sich mit der Absicht an Bord geschlichen haben, das Schiff dem Feind zuzuführen. Dies ist die Fregatte The Thunder, die Donner, ein Kriegsschiff. Damit unterstehen Sie dem auf See geltenden Gesetz. Ich könnte Sie aburteilen und an der Rahe aufhängen lassen. Stattdessen schlage ich Ihnen vor, Ihr Vergehen dadurch gut zu machen, dass Sie als Leichtmatrose auf dem Schiff Dienst tun. Ich erwarte Ihre Antwort, wenn wir ausgelaufen sind. Weitermachen, Rattle. Rattle? Bleibe ich angekettet? Sie haben gehört, bis wir auf hoher See sind. Jetzt muss ich an Deck ein Parlamentsmitglied verabschieden, das Geschwader. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Kapitäne, Deckoffiziere und Maten. Matrosen. Ihr lauft aus, um die Rechte der Krone, um die Rechte eurer geliebten Heimat und alle äußeren Feinde mit eurem Blut zu verteidigen. Die Heimat ist mit euch. Vorwärts zum Sieg. Gott segne euch. Ich protestiere! Wir fahren nach Jamaika, wir suchen rot und blüht. Und mit Mary O'Lengran lassen wir das Mädel zurück. Reise, Reise, aufstehen, die See ist schwer und ist grau. Reise, Reise, aufstehen, der Himmel ist hoch und blau. Hier machen wir erst einmal Schluss. Das war der erste Teil der Abenteuer des Roderick Random nach Motiven von Tobias Smollett. Der Autor war unser Hausdichter Helmut H. Schulz, unterstützt von unserer Hausdramaturgin Renate Apitz. Die Musik stammt von unserem Hauskapellmeister Conny Ott. Es sangen und spielten Wolfgang Jakob, Ingrid Hille, Fred Arthur Geppert, Werner Godemann, Bert Franzke, Horst Lampe, Wolfgang Sörgel und Gerd Gütschow. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Gabriele Sittner, Regie Günter Burmann. Herzlich willkommen allerseits. Sie erleben bei uns ein Spiel nach Motiven von Tobias Smollett, die Abenteuer des Roderick Random. Heute der zweite Teil auf dem Seeweg nach Ostindien. Wir schreiben das Jahr 1750. Bitte, Herr Kapellmeister. Wir fahren nach Jamaika. Wir führen ja dem König sein Krieg. Das Mädel nimmt einen anderen, den hat sie genauso lieb. Reise, Reise, aufstehen, die See geht schwer und ist rau. Reise, Reise, aufstehen, der Himmel ist hoch und blau. Ich protestiere gegen diese Behandlung, Mr. Rattle. Steh auf. Man hat mich besinnungslos geschlagen und an Bord verschleppt. Man hat mich in Ketten gelegt. Das wird dem Captain des Schiffes teuer zu stehen kommen, Mr. Rattle. Ja, ist gut. Ich bin Roderick Random, Arzt und schottischer Edelmann. Hochgestellte Persönlichkeiten in London interessieren sich für mich. Deshalb soll ich dir ja auch die Ketten abnehmen. Ich ersuche sie, mich nicht zu duzen, sie Menschenhändler. Ich hätte dich gekidnappt, nicht die Spur. Ich verlange, zum Captain gebracht zu werden. Ich bringe dich zu Captain Oakham in die Offiziersmesse. Und? Was tun wir dort? Dort findet ein Seegerichtsverfahren gegen dich statt, du schottischer Edelmann. Los, komm mal los. Mr. Gramble? Jawohl, Sir. Als erster Offizier dieser Fregatte haben Sie ohne Zweifel eine Vorstellung, auf welchem Teil des Atlantischen Ozeans wir uns befinden. Jawohl, Sir. Die Fregatte befindet sich etwa auf der Höhe der Azoren. Vorzüglich. Können Sie mir als erster Offizier dieses Schiffes ferner mitteilen, weshalb wir die übrigen Schiffe des Geschwaders verloren haben? Jawohl, Sir. Ich denke, die übrigen Schiffe sind vom Kurs abgekommen. Mr. Crampley, ein Flaggschiff mit einem Admiral an Bord kommt niemals vom Kurs ab. Dass Ihre himmelschreiende Unfähigkeit uns in diese unbekannten Gewässer geführt hat. Ja, wollen Sie die Güte haben und einen Mann in den Ausguck schicken? Zu Befehl, Sir. Weiter sollten Sie loten lassen, sonst könnte seine Majestät Fregatte Donner auf einen Riff laufen. Zu Befehl, Sir. Und sollte es Ihnen in absehbarer Zeit gelingen, alle diese seemännischen Manöver befriedigend auszuführen, so dürfen Sie in die Messe kommen. Ich benötige Ihre Hilfe in einer Gerichtsverhandlung. Jawohl, Sir. Im Hafen, da hat mich jeder gekannt. Vom Admiral bis zum Leichtmatrosen wurde ich die Williams genannt. Vom Admiral bis zum Leichtmatrosen wurde ich die Williams genannt. Wurde ich die Williams genannt. Das Meer ist heute sehr unruhig, William. Dies ist ein Kriegsschiff, liebe Julia, und keine Gondel für eine Lustfahrt auf der Themse. Ich hatte dir geraten, daheim zu bleiben, aber du wolltest ja unbedingt mit. Werden wir alle diese Neger auch wirklich zu sehen bekommen? Das weiß ich nicht, ist mir auch egal. Und da haben die Männer wirklich gar nichts an. Würdest du bitte diesen Köter hier von meinem Stuhl nehmen? William, das arme Tier hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Bringst du es wirklich übers Herz, Moonlight zu wecken? In wenigen Minuten findet hier eine Seegerichtsverhandlung statt, meine liebe Julia. Also verschwinde mit diesem Mondschein in deine Kajüte. Das Tier ist krank. Armer Moonlight, komm zu deinem Frauchen auf den Schoß, mein kleines Mondscheinchen. Geh bitte in deine Kajüte. Ich denke nicht daran, ich bleibe. Das ist gegen die Dienstvorschrift, Lady Williams. Der Admiral wird mir verzeihen wollen. Du weißt, wie ich mit ihm stehe. Himmelkreuz! Hochbootsmann Redlin mit Roderick Random zur Stelle, Sir. Danke, Hochbootsmann. Das Seegericht besteht aus dem Vorsitzenden, Captain Oakham, dem ersten Offizier, Mr. Crampley, und dem Seekadetten McShane. Angeklagt ist Roderick Random. Er hat sich in London an Bord der Fregatte Thunder mit der Absicht geschlichen, das Schiff den Spaniern auszuliefern. Bekennen Sie sich schuldig, Roderick Random? Ich bin unschuldig. Ich bin verschleppt worden. Ich protestiere gegen diese Verhandlung. Ich verlange, dass... Halten Sie den Mund. Sie bekennen sich als nicht schuldig. Hochbootsmann, schildern Sie dem Gericht, was sich an dem fraglichen Abend ereignete. Jawohl, Sir. Kurz vor dem Auslaufen der Fregatte schlich sich Random an Bord. Er versuchte, sich achtern zu verstecken, wurde aber von der Bordwache überwältigt. Mr. Crampley, der erste Offizier, gab mir den Befehl, den Mann im Kielraum festzulegen. Mr. Crampley, wo fanden Sie den Angeklagten? William, ich glaube, Moonlight hat Herzwasser. Okay, das ist ja fett wie eine Maskanz. Also, Mr. Crampley. Achtern, Sir. Hinter einer Taube. Eine Aufforderung, sich zu ergeben, kam er nicht nach. Er musste überwältigt werden. Haben Sie den Angeklagten verhört? Nein, Sir. Dazu hatte ich keine Zeit. Wir standen kurz vor dem Auslaufen. Der Fall ist eindeutig. Der Angeklagte wird der Decksmannschaft zwecks Besserung zugeteilt. Die Sitzung ist geschlossen. Danke, meine Herren. Das ist Freiheitsberaubung. Ich werde mich beschweren. Vorwärts, Reichsmatrose, Rennen, vorwärts, los, los, los, los. Merkest ihr, mein Junge? Deckscheuer nach der Pfeife des Bootsmannes. Auf, runter. Auf, runter. Der Admiral kommt an Bord, also klar, Schiff. Das halte ich keine 4 Wochen aus, Mr. Redlin. Das heißt ja wohl, Sir. Das ist die große Freiheit, mein Junge. Sie packt dich eh durchs Arzt. Ich kann nicht mehr. Ich bin dieser Arbeit nicht gewöhnt. Machen wir eine kleine Pause. Gib dich nicht mit Kleinigkeiten ab. Nimm, was sich bietet, halt dich ran. Stiehl eine Kirchturmuhr und sei ein Schuft. Reiß dir die Kirche unter den Nagel und du bist ein großer Mann. Nicht heikel darfst du im Leben sein. Du hast nur dieses eine, das zerrann. Wenn du nicht aufpasst, dann gehst du sachte unter. Und dann, ja dann, bist du nur ein toter Mann. Sie sind Marinesoldat seiner Majestät, unseres heißgeliebten Königs George II. Wie wahr, Mr. McShane, wie wahr. Wenn ich denke, dass ich nach London gegangen bin, um mein Glück zu machen. Übrigens hat mich Ihr Geschick gerührt. Sind Sie wirklich Arzt? Wollen Sie mein Patent sehen? Der hat man Ihnen Ihr Patent denn nicht abgenommen? Nein, ich hatte es an meinem Körper versteckt. Und als ich zu mir kam, rettete ich als erstes dieses kostbare Schriftstück. Großartig. Ja, großartig. Ich werde den Wisch ins Wasser werfen. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Lassen Sie uns erstmal jene mörderischen Breiten erreicht haben, wo die Menschen am Fieber erkranken. Sollte es zur Schlacht kommen, werden 3 oder 4 Ärzte alle Hände voll zu tun haben. Das sind neue Gesichtspunkte. Ja, und angesichts dieser vielen Möglichkeiten, wollen Sie Ihr Patent wegwerfen? Im Augenblick ist es für mich wertlos. Der Captain braucht Matrosen. Verkaufen Sie mir Patente? Sind Sie Arzt? Oh Gott, behüte, ich bin Taschendieb. Aber ich bin ein Stern erster Größe. Man kennt und fürchtet mich von Highgate bis zum Strand. Ich bekam von unserem ehrenwerten Admiral anlässlich seines letzten Besuches diese wertvolle Repetieruhr. Ein mir lieb gewordenes Stück. Und unser Captain vermisst seit gestern einen schönen Siegelring, den er mir unfreiwillig während eines kleinen Zusammenstoßes am Niedergang überlassen musste. Ich hoffe, noch viele solcher Erinnerungsstücke aus Jamaika heimzubringen. Gibt es denn keine anständigen Menschen auf diesem Schiff? Ist es moralisch, den Spaniern Handelsschiffe wegzunehmen? Oder ist es vornehm, uns in diese Uniform zu pressen? Uns die besten Jahre unseres Lebens zu rauben und uns unter Umständen verstümmeln oder gar töten zu lassen? Mein Patent verkaufe ich Ihnen doch nicht, Sir. Nichts für ungut, mein Freund. Vielleicht können wir einander noch nützlich sein. Ich glaube, ich muss mich dem Wortleben schneller anpassen. Ja, daran würden Sie gut tun. Mit Patriotismus, mit Glauben an das Recht, an das Gute, ist hier nichts auszurichten. Sie machen beträchtliche Fortschritte, wie ich sehe. Wissen Sie was? Versuchen Sie es mal mit Lady Williams. Ja, die hat eine Schwäche für junge Männer. Und noch etwas. Gehen Sie zu Dr. Morgan. Hä? Stellen Sie sich gut mit ihm. Ich werde mich bemühen. Bin reicher Leute, Kind aus gutem Hause, aus Letters Hemd and Shirt. Die Luft, die ist dort zu gelinde, zurück kehr ich nie mehr. Mein Vater ist verschollen, die Mutter meines tot, bin ganz und gar verlassen, mein Blut ist schottisch und rot. Ich fühle mich krank, Dr. Morgan. Halten Sie sich viel in frischer Luft auf, das kräftigt. Ich vertrage das Wasser nicht. Wie Sie zweifellos wissen, hat der berühmte Galenus die Wassermenge, die ein Mensch täglich braucht, auf ein weit höheres Quantum festgesetzt, als wir bekommen. Der Ozean, Leichtmatrose Random, ist ein großer Wasserspender. Schon sein Anblick dämpft das leidige Durstgefühl in uns. Aber es ist Salzwasser, Dr. Morgan. Ehe wir Jamaika erreichen, werde ich den Seemannstod gestorben sein. Das ist traurig, denn ich bin eigentlich auf Reisen, um mein Glück zu machen. Was wollen Sie also? Mich untersuchen lassen. Machen Sie den Mund auf, sagen Sie, ah. Wenn Sie mich reinlegen wollen, geht's Ihnen schlecht, verstanden? Sie haben kein Gewissen. Aber wir können einen Kompromiss schließen. Schön, Ihr Hals ist in Ordnung. Kommen wir also zu den Geschäften. McShane hat Sie aufgesucht, um Ihnen Ihr Patent abzukaufen. Außerdem hat er mich angeschwärzt. Er schlug Ihnen eine Verschwörung gegen mich vor, stimmt's? Aber ich bin darauf nicht eingegangen. Ihr Patent haben Sie verkauft? Nein, Dr. Morgan. Wirklich nicht? Und Sie haben tatsächlich Medizin studiert? Das kann ich beschwören. Merkwürdige Dinge gibt's. Ich werde Sie bei Lady Williams einführen. Habe ich das so zu verstehen, dass ich der Dame medizinischen Beistand leisten soll? Nicht der Dame. Die Williams verfügt über eine Gesundheit wie ein Elefant. Aber der verflixte Köter ist krank. Gnade Gott dem, der sich vermessen sollte, den Köter zu kurieren und der das Pech hat, ihn ins Jenseits zu befördern. Ich bin kein Hundedoktor. Nun muss ich Ihnen ausmalen, was Sie erwartet, wenn es Ihnen gelingen sollte, Moonlight zu kurieren. Dann sind Sie an Bord mehr als der Kapitän. Sie müssen sich entscheiden. Entweder Deck schrubben oder... Ich mache es. Kommen Sie. Sie sind also der junge Arzt, der meinem armen Hund helfen will. Ich möchte es versuchen, Lady Williams. Dieser junge Mann, Lady Williams, hat auf eine Reihe Erfolge als Tierarzt hinzuweisen. Am besten, Sie fangen gleich mit der Behandlung an. Wenn Sie keine Aussicht haben, das Tierchen zu heilen, sollen Sie besser von dem Versuch Abstand nehmen. Ich werde mir Mühe geben, der berühmten Williams nützlich zu sein. Sie kennen mich von Ostende her? Ich habe Ihre große Kunst stets verehrt. Ja, Sie sehen. Hier an Bord ist das alles wertlos. In einigen Tagen wird der Admiral an Bord kommen. Das ist ein Mann. Der versteht etwas von Kunst. Ich schmeichle mir ebenfalls nicht ganz gefühllos für künstlerische Darbietungen zu sein. Also gut. Ich habe Vertrauen zu Ihnen gewonnen. Tun Sie Ihr Möglichstes. Sie werden es nicht zu bereuen haben. Alt, verfettet. Wie heißt er denn? Er heißt Moonlight. Was werden Sie tun? Ich brauche eine Kajüte. Die Behandlung wird 14 Tage etwa dauern. Großbraten, bist ein guter Hund. In 4 Tagen hast du 1,5 Pfund abgenommen. Das wird ein braves Tier. Roderick! Lady Williams, Augenblick, ich muss nur erst den Hund versorgen. Jetzt können Sie hereinkommen. Sorge um den armen Moonlight, Roderick. Ich kann Ihnen versichern, Lady Williams, dass alles Erdenkliche geschieht, um das Tier zu heilen. Wo ist er? Kann ich ihn sehen? Leider nein. Er würde sich aufregen, wenn er sie sieht. Während der Behandlung muss unbedingt sein seelisches Gleichgewicht gewahrt bleiben. Ja, er ist sehr sensibel. Nur noch wenige Tage, Lady Williams, und Sie sind mit Ihrem Liebling wieder vereint. Hier habe ich Ihnen ein Körbchen mit Leckerbissen mitgebracht. Oh, Sie sind zu gütig. Leben Sie wohl? Rory. Rotwein? Ein Huhn? Tabak? Mein erstes Honorar als Arzt an Bord dieser Fregatte. Moonlight, du sollst leben. Moonlight heult ja, dass es ein Hund da war. Was hat er denn? Kommen Sie herein, McShane, und schließen Sie die Tür. Setzen Sie sich. Hey. Sie leben wie die Made im Speck. Langen Sie zu, es ist Wein aus dem Privatkasten des Captains. Sehr anständiger Tropfen. Wie steht es wirklich mit Moonlight? Na, was wollen Sie? Der Hund ist 8 oder 9 Jahre alt. Ja, das wussten Sie doch vorher. Ich setze alles auf eine Karte, McShane. Wann werden wir Jamaika erreichen? In 3 oder 4 Tagen, falls die Berechnung des ersten stimmen, was nicht gerade häufig vorkommt. Gehen wir von Bord? Sie hoffen vergeblich darauf, die Fregatte loszuwerden. Heilen Sie lieber den Hund von Lady Williams. Lebt das Vieh überhaupt noch? Nein. Hören Sie? Warum heult er? Vor Hunger. Ich gebe ihm ausschließlich Wasser. Er muss abnehmen. Ja, was ist? Hochputzmann Rettling, Mr. Wendem. Darf ich hereinkommen? Der alte Knabe ist ganz zahm geworden. Jeden Mittag holt er sich sein Glas Rotwein bei mir ab. Kommen Sie herein, Bootsmann. Hochbootsmann Rettling in Ausübung seines Dienstes. Kontrolle der Kabine, Mr. McShane. Ja, schon gut. Setzen Sie sich, Bootsmann. Trinken Sie ein Glas. Jawohl, Sir. Wenn es gestattet ist. Bitte, bitte. Mr. Random lebt ja unter Ausnahmebedingungen. So ist es. An Bord seiner Majestät Fregatte Donner haben es die Köter besser als die Soldaten. Ich bin der Admiral. Miral. Miral. Ich bin die erste Wahl. Erste Wahl. Erste Wahl. Malcolm, Meine Herren, ich bin mit der Inspektion der Fregatte sehr zufrieden. Jawohl, Herr Admiral! Sehr zufrieden, Sir! Wo ist übrigens Ihre charmante Gattin, Captain? Wir werden uns später die Ehre in meiner Kajüte geben, Sir. Vorzüglich, vorzüglich. Also, meine Herren, zur Lage. Der Zweck dieser seemännischen Operation ist nicht das Vergnügen, sondern der Krieg. Jawohl, Sir! Der Krieg! Mr. Crampley, was sehen Sie dort? Ich sehe... Land, Jamaika! Meine Herren, wir haben Jamaika erreicht! Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Sehen Sie genauer hin, Mr. Crampley. Meinen Berechnungen nach? Müssten Sie sich wahrscheinlich im Eismeer befinden. Verzeihung, Sir, damit wäre das Operationsgebiet verfehlt? Nein, meine Herren. Als ich sah, dass die Schiffe meines Geschwaders in alle Himmelsrichtungen strebten, baute ich eine neue taktische Variante auf. Ich sagte mir, der Feind ist ebenso irritiert wie ich selbst. So viele unfähige Offiziere kann eine Flotte gar nicht haben. Deshalb ging ich davon aus, dass die Spanier uns entkommen werden. Berichte bestätigten es, die feindliche Flotte ist uns entwischt. Sie befindet sich auf dem Wege nach Europa. Ich meine Sie vors Kriegsgericht, Crampley. So beruhigen Sie sich doch, Captain. Ob Jamaika oder nicht, Hauptsache, wir entfalten unsere Streitkräfte. Aufgepasst, meine Herren, wir schlagen zu. Wir greifen noch heute Cartagena an. Bootsmann Rattling, lassen Sie die Mannschaften antreten. Ich verlese einen Flottenbefehl. Jawohl, Sir. Mannschaften angetreten, Sir. Angesichts des Feindes erlasse ich folgenden Befehl an alle Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Unser geliebter König, seine Majestät König George II., hat sich entschlossen, mit Teilen der Flotte in das europäische Ringen einzugreifen. Die Aufgabe unseres Vaterlandes besteht darin, den Frieden in der Welt wiederherzustellen, der durch Österreich und Spanien und Frankreich bedroht ist. Vorwärts mit Gott für König und Vaterland. Captain Oakham, die Schlacht um Cartagena kann beginnen. Ich übergebe Ihnen die Leitung der Landeoperation. Jawohl, Sir. Mr. Crampley, Sie übernehmen das Kommando. Treffen Sie unverzüglich alle Vorbereitungen zur Landung. Jawohl, Sir. Wenn ich dann zum Frühstück bitten darf, Sir. Vorzüglich, vorzüglich. Moonlight. Wir werden mit einer leichten Diät wieder anfangen, Moonlight. Werden Sie an Bord bleiben, wenn die Schlacht beginnt? Ich bin der Diener dieses Hundes, Mr. McShane. Das war ein guter Tipp, den ich Ihnen gegeben habe. Was sagen Sie zu diesem Heilerfolg? Das muss Ihnen der Neid lassen. Moonlight haben Sie gesund gemacht. Jetzt werde ich die Lorbeeren für diesen Erfolg einsammeln, McShane. Sie haben bloß Angst, in der Kajüte zu bleiben, Rory. Auch das. Sehen Sie, wie großartig sich unsere Kräfte entfalten, Lady Williams. Sind unsere die mit den roten oder die mit den blauen Hosen, William? Halt den Mund. Es steht verteufelt schlecht. Admiral, unser Korps sammelt sich zurückgeschlagen am Strand. Es wäre besser, Sie würden sich in Ihr Boot begeben, Admiral. Meinen Sie? Wo ist mein Boot? Wo ist denn mein Boot? Das wird eine Katastrophe. Mein armer Moonlight. Ist denn mein gottverdammtes Boot? Ich bringe Sie vor die Admiralität, Auken. Wir sinken. William, leb wohl. Gott, erhalte den König. glücklich an der Planke fest, Herr Admiral. Wer bist du, mein Sohn? Roderick Brandon, Sir. Ich bin der Arzt dieses Hundes. Ihr gehört Lady Rüdnitz. Sei ruhig, Moonlight. Meine ganze Uniform ist ja nass geworden. Ich ruhe, Sir. Daran wird sich jetzt nicht ändern lassen. Die Donner ist untergegangen. Und wo mit Mann und Maus, wie man so sagt. Wo ist mein Boot? Ich schlende in mein Boot. Ich bin vollständig durchlässt. Zieh diesen Rock aus, Sir. Ich hole ihn. Ich muss nur erst den Hund anfinden. Reichen Sie doch den Köder ins Wasser. Ich bin verdammt, Sir. Mein Auftrag lautet, diesen Hund zu heilen. Das war falsch. Die ganze Operation war falsch. Ich werde Oakham meine Admiralität anschmerzen. Tot, Sir. Alle sind tot. Hm? Das kann ich nicht mehr. Da kommt etwas vor. Ein Boot. Da kommt ein Boot. Und weiter hinten ankert ein Schiff. Ich glaube, es ist die Eidechse. Dann rufen Sie. Machen Sie uns bemerkbar. Hallo, Roderick Random. Wie sind Sie an Bord der Eidechse gekommen? Auf einer Planke, McShane. Ich habe alles verloren. Meine paar Habseligkeiten, sogar mein Patent ist weg. Nur diesen Köter habe ich. Immerhin etwas. Und was wird jetzt? Wir reisen nach England zurück, Rory. Ist das denn nicht eine gute Nachricht? Eh? McShane, ist das wahr? Es ist wahr. Da sind ja meine tapferen Männer. Jawohl, Sir! Julia, meine Liebe, hier habe ich eine Überraschung für dich. Moonlight, mein armer Moonlight, er lebt. Und ist gesund, Lady Williams. Dieser brave Mann hat den Hund auf einer Planke gerettet. Du musst etwas für ihn tun, Admi. Ja, und für die anderen Männer auch. Ganz recht, meine teure Julia. Mal hören. In Anbetracht der wunderbaren Errettung eines Admirals durch das Werkzeug Gottes, Roderick Random, und der Errettung eines Hundes durch denselben, ernenne ich Roderick Random zum ersten Chirurgus auf der Fregatte Eidechse. Die Geschichte des österreichischen Erbfolgekrieges ist um eine heroische Begebenheit reicher. Der Kampf um Cartagena wird immer ein Ruhmesblatt der Marine bleiben. Die Verluste waren gering, die spanische Flotte wurde aus der Karibik vertrieben. Damit ist das Ziel der Operation erreicht worden. Und wir bringen nach Old-England nur leere Taschen zurück. Reise, reise, aufstieg, die See ist schwer und ist rau. Reise, reise, machen wir erst einmal Schluss. Das war der zweite Teil der Abenteuer des Roderick Random nach Motiven von Tobias Smollett. Der Autor war unser Hausdichter Helmut H. Schulz, unterstützt von unserer Hausdramaturgin Renate Apitz. Die Musik stammt von unserem Hauskapellmeister Conny Ott. Es sangen und spielten Wolfgang Jakob, Astrid Bless, Wolfgang Sörgel, Horst Lampe, Dieter Bellmann und Klaus Gowalla. Unser Haushund war Little Baskerville. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Gabriele Sittner, Regie Günther Bohrmann. Herzlich willkommen allerseits. Sie erleben bei uns ein Spiel nach Motiven von Tobias Smollett, die Abenteuer des Roderick Random. Heute der dritte Teil. Heimkehr nach Old England. Wir schreiben das Jahr 1750. Bitte, Herr Kapellmeister. Sei still, Moonlight. Wenn du auch nur ein Hund bist, solltest du doch so viel verstehen, dass uns ein außerordentlich gütiges Geschick an Englands Küsten zurückgebracht hat. Ach, wir kommen freilich ärmer zurück, als wir losfuhren. Und wir werden in diesem verdammten Sümpfen sterben, wenn uns niemand hilft. Was machen Sie denn in den Sümpfen, Mister? Mitten in der Nacht? Mensch! Siehst du, Moonlight? Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Was machen Sie in den Sümpfen, Mister? Ich heiße Roderick Random. Ich bin schottischer Edelmann und bin soeben schiffbrüchig geworden. Ja, aber was machen Sie in den Sümpfen, Mister? Hören Sie, wie Sie auch sein mögen, bringen Sie mich heraus. Ich bin halb verschmachtet. Na sicher, Mister. In die Sümpfe? Na, was machen Sie denn hier bloß? Ich will mal meinen Daddy fragen, was Sie in die Sümpfe machen. Daddy! Da steht's. Ah, mit einem Herrn. Weil der in die Sümpfe... Halt den Mund, Dick. Ja, Daddy. Sieh mal, er sagt, er ist ein Edelmann. Und er hat so einen hübschen Hund. So einen Hund wollte Jennifer immer haben. Mister, ich kaufe Ihnen den Hund ab. Was soll er kosten? Woher kommen Sie denn? Aus Amerika. Sie haben zweifellos von unserer ruhmreichen Operation vor Jamaika gehört. Ich habe nie nichts von Jamaika gehört. Ist das nicht, wo Sie den Rum herholen, Mister? Wer sind Sie denn? Ich bin Marineoffizier und Arzt. Ja, so sehen Sie aber nicht aus, Mister. Daddy, sag ihm noch mal, er soll uns den Hund geben. Du sollst deinen Mund halten, Dick. In die Sümpfe? Ohne unsere Hilfe kommen Sie hier nie raus, Mister. Hier muss doch eine Ortschaft sein. Häuser, bringen Sie mich dorthin. Was soll denn der Hund kosten? Haben Sie Geld? Wir sind arme Bauern. Ich bin schiffbrüchig. Aber den Hund brauchen Sie doch nicht. Und meine Jennifer wollte immer so ein Kind haben. Was machen wir nun mit Ihnen? Weißt du was, Daddy? Wir führen ihn zu Mr. Hodge. Der ist ein Ehrenmann und reich ist er auch. Also los zu Mr. Hodge. Los auf den Wagen mit ihm. Mach ich, Daddy. Kommen Sie, Mister. Kommen Sie schon, Mister. Und? Willkommen hier. So, ja. Der Hund geht doch in den Sümpfe sowieso kaputt. Und meine Jennifer wollte doch immer so einen Hund. Sagen Sie, der Hund, wie er mich jetzt anguckt. Hier ist Mr. Hodge aus. Gehst du mal anklopfen, Daddy? Mister, soll ich den Hund erst morgen abholen, wenn sie Mr. Hodge behält? Oder soll ich den Hund gleich mitnehmen? Hören Sie auf, Sie Schwachkopf. Der Hund gehört Lady Julia. Haben Sie nicht gesagt, alles in dem Schiff ersoffen? Da gehört der Hund doch keinem nicht. Was ist das für ein unverschämter Krach mitten in der Nacht vor meiner Haustür? Abend, Mr. Hodge. Ach, ihr seid's. Wir bringen Ihnen Schiffbrüchigen aus den Sümpfe mit dem Hund. Ja, er will bei ihm bleiben, sagt er. Wie mein Sohn sagt, Mr. Hodge. Und wer sind Sie? Ich bin Roderick Random, Sir. Offizier und Arzt auf einem Schiff seiner Majestät George II., das leider auf der Rückreise vor Englands Küsten strandete. Ich bin der einzige Überlebende. Bis auf den Hund! Verstehe. Und da sind Sie ins Moor geraten. In die Sümpfe, Mr. Hodge. Mit dem Hund? Und woher soll ich wissen, ob Sie die Wahrheit sagen? Ihre christliche Nächstenliebe wird es nicht zulassen, Mr. Hodge, dass ich vor Ihrer Tür verschmachte. Mit christlicher Nächstenliebe kann ich kein Gasthaus führen. Leben Sie wohl, Sir. Sie hartherziger, gieriger Schurke. Ich sterbe. Aber nicht mit dem Hund. Mr. Weise in die Sümpfe. Hältst du endlich mal deine Klappe? Du hast uns das eingebrockt. Ich habe gleich gesagt, renn nicht im Moor rum. Lass es stöhnen. Sicher, Daddy. Aber wo krieg ich so einen Hund? Ich bin mit einem Platz in Ihrer Scheune zufrieden, Dick. Nee, will ich nicht. Wegen Jennifer. Für einen Hund wäre noch Platz. Aber nicht für einen ausgewachsenen Edelmann. Hey, Mister! Jetzt ist er umgefallen. Hört auch nichts mehr. Wenn er tot ist, können wir einen Hund nehmen. Er ist ohnmächtig, Dick. Was tun wir jetzt? Ich habe eine Idee. Bringen wir ihn doch zu Miss Witch. In Ordnung, Dick. Na los, hier! Sie, hier! Los, hier! Von Esther, da staunste was, jawohl, mein Bester. Ich halt den Pieps und auch die Pocken mit Belladonna und Haferflocken. Meine Erfolge sind im Land bei Jung und Alt sehr wohl bekannt. Ich zähl in Leicester zu den Patienten, Grafen und höchste andere Regenten. Nun, wie fühlen Sie sich? Besser, dank Ihrer gütigen Hilfe, Madame. Sind Sie wirklich eine Hexe, Miss Witch? Reverend Cross sagt es aus Futterneid. Die Leute schwatzen es nach. Man hat lange keine Hexe brennen sehen. Aber dem geistlichen Herrn tränke ich seinen Geiz noch ein Söhnchen. Woher kommen Sie? Aus Wetter-Samptonshire, Madame. Ich bin Schotte und Edelmann. Ich bin Arzt und Marineoffizier. Ah, das alles müssen Sie erst mal beweisen, Söhnchen. Sie glauben mir nicht? Auf mich kommt es nicht an. Ich wollte damit sagen, dass Ihnen jeder diese Fragen stellen wird. Mein Schiff ist untergegangen, Miss Witch, und meine Seekiste ging natürlich verloren. Das ist eine Dummheit von euch jungen Leuten, seine Haut für ein paar Gienen zum Markt zu tragen. In London habe ich Freunde. Ich könnte mir bei der Admiralität meine Angaben bestätigen lassen. Verzögern Sie nicht. Machen Sie, dass Sie nach London kommen. Wie weit ist das, Miss Witch? Das weiß ich. 100, 200 Meilen. Ich bin nie aus der Grafschaft Thicket County Downshay rausgekommen. Es wird eine teure Reise und ich besitze nichts. Heruntergekommen, wie ich bin, da kann ich nicht mal zu Fuß gehen. Würde ich Ihnen ohne Papiere auch nicht raten. Wir haben hier einen tüchtigen Sheriff. Der lässt einen Landstreicher ebenso schnell hängen, wie er eine Hexe verbrennt. Einstweilen müssen Sie bei mir bleiben. Sie sind sehr gütig, Madame, aber ich muss nach London. Können Sie mir Geld borgen? Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Erstens ist es zu gefährlich. Zweitens habe ich nicht genügend Mittel, um einem Edelmann zu borgen. Werden Sie erst mal gesund. Wie hieß die Grafschaft, Miss Witch? Thicket County Downshire. Sagten Sie Thicket County Downshire? Ja. Ich hatte hier einmal eine Begegnung mit einem entzückenden jungen Mädchen. Wahrscheinlich Narzisse. Schmerzliche Erinnerungen weckt dieser Name in mir, Miss Witch. Die ist die Nichte von Lady Mildred Sedgley oben auf dem Schloss. Dieser Name sagt mir nichts. Dann sagt Ihnen vielleicht der Name des Squires Timothy etwas? Natürlich. Ich erinnere mich an ihn. Ist er nicht der Onkel Narzisses? Er stellt ihr nach. Ich werde auf das Schloss gehen, Miss Witch. Und mein Problem wird sich lösen. Langsam, Söhnchen. Ich fürchte, Sie tappen in etwas hinein. Squire Timothy ist ein Raubein. Er schreckt wohl nichts zurück, wenn es um seine Interessen geht. Narzissas Bekanntschaft würde Ihnen mehr schaden als nützen. Aber irgendetwas muss geschehen, Miss Witch. Sie werden aufs Schloss gehen. Einfach als Rory. Ich bin zwar eine Waise, Madame, aber ich trage meinen Namen mit Stolz. Lady Mildred sucht einen Sekretär. Ich werde mit ihr sprechen. Alles andere liegt dann bei Ihnen. Ich dichte früh, ich dichte spät, ich dichte den ganzen Tag. Wenn ich genug gedichtet hab, hör ich auf, weil ich nicht mehr mag. Die ganze Grafschaft spricht von mir, sogar Timothy Thicket. Mein Bruder wüsste gar zu gern, was hat sie denn schon wieder gedichtet? Treten Sie näher, Rory. Zu Ihnen, Lady Mildred. Sie heißen nur Rory? Ja. Keinen anderen Namen? So ist es, Lady Mildred. Ich bin ein Waisenkind. Ich werde Sie Orpheus nennen. Rory ist mir zu prosaisch. Wie Sie wünschen. Wollen Sie jetzt diktieren, Lady Mildred? Nein. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. In diesem Schloss lauern Gefahren auf Sie. Die erste Gefahr ist meine Nichte Narzisse. Die zweite ist mein Bruder, der Squire Thicket. Ich werde mich vorsehen, Lady Mildred. Und ich bin die dritte Gefahr für Sie. Sollten Sie das Pech haben, meine Fantasie zu entflammen, mache ich vor nichts Halt. Trotz meiner 60 Jahre. Jetzt begreife ich das Ausmaß der Gefahren, welche mir drohen, Milady. Dann wollen wir an die Arbeit gehen. Ja. Schreiben Sie. Ich habe so den König stracks zur Hölle hinangedolcht, dass ihm nicht Leichentuch, nicht Sarg, noch eine Sterbe. Glocke war. Das hat Größe, Milady. Schmeichler. Aber in der Tat, ich bin auf dem richtigen Wege. Die Verse gehören zu einem Trauerspiel, das ich dichte. Ich bin begierig, Ihnen mein Urteil über das zu sagen, welches zu notieren ich Ihrer unbeschreiblichen Güte verdanke, Milady. Von jetzt an wird Sicket County Downshore ein Tempel der Musen sein. Armer Moonlight, wir sind wahrhaftig nicht zu beneiden. Du ein herrschaftlicher Köter, ich ein dichtender Arzt, Soldat, Edelmann. Sei still, was verstehst du von Kunst? Sei doch still, das ist Narzisse. Ich bin eine Unschuld vom Lande, aus Thicket County Dunshire. Mein Papa, den deckt schon die Erde, meine Mama kenn ich nicht mehr. Ich lebe nun bei meiner Tante, auf Thicket County Dunshire. Mein Onkel Sir Timothy Thicket fängt die Laus mit dem Seitengewehr. Ich lebe schon seit 17 Jahren auf Thicket County Dunshire. Ich bin eine alte Jungfrau und ich heirate sicher nicht mehr. Ich habe sie wiedererkannt, Rory. Und mich nicht verraten. Ich habe an sie gedacht, während ich im Kampf mit den Spaniern lag. Ja. Streitend für die Sache seiner Majestät. Ich habe an sie gedacht, als ich schiffbrüchig wurde. Oh. Und ich habe gehofft, sie hier im Schloss zu sehen. Mr. Rich hat mir alles erzählt, Rory. Sie sind meine einzige Hoffnung. Ihr Onkel? Der Squire stellt mir nach. Und er wird mich zur Heirat zwingen. Ich werde sie befreien. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ja, natürlich. Und da ist noch etwas. Sprechen Sie, Narzisse. Ich besitze nichts. Unser Schicksal gleicht sich. Wir treiben zueinander. Oh, Rory. Gnädiges Fräulein. Ich liebe Sie. Bist du der neue Sekretär von Lady Mildred? Bursche. Ja, so ist es, Sir Timothy. Hat man dir gesagt, wer ich bin? Ja, Sir. Sie sind der Squire Timothy Thicket. Der bin ich. Und woher kommst du? Ich bin hier so in diese Gegend verschlagen worden. Ja. Oh, die Bauern haben einen Kerl in den Sümpfen aufgelesen, heißt es. Und er ist seit einiger Zeit verschwunden. Du bist nicht zufällig dieser Kerl. Nein, Mylord. Sonderbar, dein Gesicht kommt mir verdammt bekannt vor. Die Schlingel habe ich doch schon irgendwo gesehen. Das ist unmöglich. Ich habe in London gelebt. London? Mir machst du nichts vor wie meiner Schwester, dieser verrückten alten Schachtel. Sir Timothy! Ich wünsche nicht, dass Sie meinen Sekretär von der Arbeit abhalten. Lady Mildred, nehmen Sie gefälligst zur Kenntnis, dass ich Ihren Sekretär, wie Sie dieses Würstchen zu nennen belieben, von einem Leibjäger in die Luft setzen lasse, wenn es mir passt. Das wagen Sie nicht, aus Rücksicht auf unsere Familie und auf mein außerordentliches Talent. Unsere Familie? Dass ich nicht lache. Und was Ihr Talent betrifft, so werden Sie mit Ihren Werken keinen Hund hinter dem Hof hervorlocken. Squire Thicket, Sie werden augenblicklich mein Arbeitszimmer verlassen. Beruhigen Sie sich, ich gehe sowieso. Aber dieses Milchgesicht kommt mir doch verdammt bekannt vor. Ein Flegel ist mein Herr Bruder. Haben Sie sich denn etwas zu Schulden kommen lassen? Nicht, dass ich wüsste, Milady. Und sind Sie auch nicht in eine der Schlingen geraten, die Ihnen in diesem Haus gelegt sind? Leider ja, Milady. Das dachte ich mir schon. Ich habe Sie in den letzten Tagen viel mit Narzisse zusammengesehen. Ich liebe Ihre Nichte, Lady Mildred. Eine interessante Konstellation. Sollte ich Ihre und Narzisses Geschichte jemals literarisch bearbeiten, so darf ich einfach nichts tun, um dem Schicksal in den Arm zu fallen. Entweder töten Sie meinen Bruder oder er Sie. In letzterem Falle gäbe es ein Drama, weil sich Narzisse vergiften müsste. Oder... Milady, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich könnte Narzisse entführen. Bedenken Sie, welche Impulse Ihr Eingreifen in diese Affäre der Literatur eröffnete. Allerdings, ich könnte mich in der Tat in dieses Spiel des Schicksals mischen. Und ich werde es tun. Ich rufe Narzisse. Narzisse, ich habe Folgendes beschlossen. Ihr werdet heute Nacht beide nach London fliehen. Ich gebe euch hierzu die Mittel. In London werdet ihr euch sogleich trauen lassen. Oh, Tante. Ich werde Ihre hochherzige Handlung niemals vergessen. Es ist eine Bedingung dabei. Alles, was Sie wünschen. Ich lasse euch eine Stunde Vorsprung. Danach unterrichte ich meinen Bruder von eurer Flucht. Ich will sehen, auf wessen Seite sich die Schale der Schicksalswaage senkt. Oh, Tante. Tut jetzt, was ihr wollt. Also gut, Lady Mildred. Eine Stunde. Eine Stunde, keine Minute länger. Einverstanden. Das ist alles so furchtbar. Eine Entführung habe ich mir ganz anders vorgestellt. In einigen Tagen haben wir alles überstanden, Narzis. In London werde ich Mittel und Wege finden, um unser Glück zu sichern. Wie wollen Sie das anstellen, Rory? Die Admiralität muss meine Ansprüche erfüllen. Dann kann ich auf jedem Schiff Feuer bekommen. Und ich? Denken Sie nicht an mich? Soll ich allein in London bleiben? Das wird sich finden. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Hätten Sie wenigstens diesen scheußlichen Hund zurückgelassen. Ja, das konnte ich nicht. Der Hund gehört einer vornehmen Dame. Aber diese Dame ist ertrunken. Trotzdem, Moonlight hat mir Glück gebracht. Ich kann mich nicht von ihm trennen. Aber von mir? Da wollen Sie sich trennen? Haben Sie Vertrauen. Alles wird gut. Sieht Ihnen ähnlich. Mildred, nach den beiden Geld zu geben, Pferd oder eine Kutsche. Es ist kein dummer Streich, Timothy. Bedenken Sie bitte, dass es noch nie einen Dichter gegeben hat, der das Schicksal derart herausfordern konnte. Sollten wir die beiden einholen, was werden Sie tun? Ihre Dummheit hat die Familie in eine feine Lage gebracht. Sie wollen sie aus der Affäre ziehen. Was haben Sie gedacht, dass ich Ihre Überspanntheit mitmache? Nach der Heirat werde ich den jungen Mann sofort entfernen. Er wird in Jamaika oder an einem anderen Kriegsschauplatz fallen. Narzisse ist mir auch als Witwe recht. Oh, Sie sind ein Wüstling. Haben Sie die Gilde und lassen Sie das Coupé anspannen. Sie werden an der Verfolgung teilnehmen. Ich denke nicht daran. Kommen Sie mit, sammeln Sie Stoff, da Sie nun schon einmal den Teig angesetzt haben. Wenn der Abend sinkt hernieder und die Nacht allmählich blaut, geht der Schmuggler an die Arbeit. Zum Abschied grüßt er seine Braut. Himmel, da sind Lichter. Das sind Leute mit Fackeln. Halten Sie den Wagen an. Dazu ist es zu spät. Halt! Ah, eine Dame. Bleiben Sie ganz ruhig, Narzisse. Das ist nicht Ihr Onkel. Aussteigen. Alle beide. Ich protestiere energisch. Ich bin auf der Reise nach London. Diese Dame ist die Nichte des ehrenwerten Squire Timothy Thicket. Durchsucht mal den Wagen. Sind das Straßenräuber, Rory? Ich weiß nicht, Narzisse. Na, viel Geld ist es nicht, aber wenigstens etwas. Das ist unser Reisegeld. Spannt die Pferde aus. Setzt die Dame in die Kutsche. Den Burschen nehmen wir mit. Der Abend sinkt hernieder, und die Nacht allmählich blau. Geht der Schmuggler an die Arbeit. Zum Abschied grüßt er seine Braut. Was ist das? Da vorne! Wo? Ich sehe nichts. Eine Kutsche! Aber ohne Pferde. Oh. Vielleicht hat uns Ihr Sekretär einen Hinterhalt gelegt. Oh. Wo sind meine Pistolen? Ich bin ja so gespannt, wie das Schicksal entschieden hat. Tante Mildred! Onkel Timothy! Das ist sie! Narzisse! Erzähl, was ist geschehen? Wo ist der Bursche? Oh, es ist furchtbar. Wir wurden überfallen. Räuber haben ihn verschleppt. Ausgeraubt hat man uns. Tante, Onkel, ich will nach Hause. Ich bin müde und schmutzig. Ich weigere mich, diese Entscheidung des Schicksals anzuerkennen, Timothy. Halt uns nicht mit weitläufigen Betrachtungen auf! Und Frau Jack, er steht am Ruder, wenn sie kommt, die schwarze Nacht. Das Kommando hat sein Bruder und diesen nennt man nur Olstrep. La la, la la, la la. Siehst du, Moonlight, nun sind wir wieder auf See. So ist das Schicksal. Es trennt, führt zusammen, ist blind für unsere Bedürfnisse. Wir sind in Jamaika gewesen, was hat es genutzt? Nichts. Wir haben unser Schiff verloren, ich habe Narzisse verloren. Bloß du. Du folgst mir überall hin. Hey du, der Chef kommt. Sie sprechen mit einem Gentleman. Quatsch nicht so viel. Wer sind Sie? Rede, wenn der Chef dich was fragt. Ich brauche keinem Banditen Rede und Antwort zu stehen. Schön, wie Sie wollen. Wer kann Lösegeld für Sie zahlen? Soll ich mal nachhelfen, Chef? Das wird nicht nötig sein, auch Jack. Der Mann ist Schotte, wahrscheinlich adelig, reiche Familie, hohes Lösegeld. Was soll er mit dem Schotten? Nie gearbeitet. Ich nehme an, er hatte in London kein Glück, in Jamaika kein Glück. Ja, wenn ich ein bisschen nachdenke, so fällt mir vielleicht sein Name ein. Sag mal, Chef, bist du ein Hellseher? Ihr habt ihn aus einer Kutsche geholt, mit einem Mädchen. Geld hatten sie beide? War bloß eine Kleinigkeit, Chef. Der Hase lief uns so über den Weg. Soll man sowas stehen lassen? Im Gegenteil. Das Geld könnt ihr unter euch aufteilen als Prämie. Oh, danke, Chef. Sollen wir den Burschen aufhängen? Aufhängen? Mich? Ja, Roderick Randon. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich kenne ihn eben. Entsinnen Sie sich? Vor einem Jahr fuhren wir in einer Kutsche nach London. Strap! Oder muss ich sagen, Marquis de Strap? Keinen Namen. Wie mich das freut. Ich habe damals natürlich gleich gewusst, dass ich den berüchtigten Schmuggler vor mir hatte. Sie haben gar nichts gewusst. Aber als Ihnen klar wurde, dass in London für Sie nichts zu holen war, bin ich schon abgereist gewesen, stimmt es? Ja, leider. Und sonst? Ist alles schiefgegangen? Wie Sie sehen, außer diesem Hund Moonlight ist mir nichts geblieben. Ausgezeichnet. Das macht Sie reif für große Unternehmungen. Wollen Sie sich mir anvertrauen? Wenn Sie einen annehmbaren Vorschlag machen können. Ich bin Arzt, wie Sie wissen. Diese Schaluppe gehört mir. Die Mannschaft besteht jedoch aus selbstständigen Unternehmern, die sich dem freien Warenaustausch widmen. Die Staaten erheben Zölle und Abgaben. Wir haben festgestellt, dass wir sehr gut ohne Zölle Handel treiben können. Nicht wahr, Jack? So ist es, Chef. Unser Handelsnetz ist sehr ausgedehnt. Wir verkaufen und kaufen alles, ausgenommen Waffen. Wir sind der Meinung, dass Menschentöten ein Monopol der Staaten bleiben sollte. Aber ihr werdet von allen Kriegsschiffen gejagt. Unsere Lebenserwartung ist nicht hoch. Sie liegt um einige Prozent niedriger als der Durchschnitt. Ich brauche einen Schiffsarzt. Mein Patent ist mit dem Schiff verloren gegangen. Auch an Ihrem Patent ist mir nicht gelegen. Ich brauche einen Arzt, nicht das Papier. Ja? Ich nehme an. Ausgezeichnet. Onk Jack? Chef. Roderick Grandom gehört ab heute zu der Internationalen Vereinigung der Muschelbrüder. Tragen Sie ihn in die Rolle ein und reichen Sie ihm die Insignien aus. Machen Sie ihn mit den Regeln der Assoziation bekannt. Er gilt als Offizier. Rory, ich heiße Sie an Bord willkommen. Und heute sind Sie mein Gast am Kapitänstisch. Wenn der Arme zieht hernieder und die Nacht allmählich taust, geht der Schmuggler an die Arbeit, zum Archivist, er sei der Frau. La la la. Machen wir erst einmal Schluss. Das war der dritte Teil der Abenteuer des Roderick Grandom. Nach Motiven von Tobias Smollett. Der Autor war unser Hausdichter Helmut H. Schulz, unterstützt von unserer Hausdramaturgin Renate Apitz. Die Musik stammt von unserem Hauskapellmeister Conny Ott. Es sangen und spielten Wolfgang Jakob, Ingrid Hille, Ingeborg Ottmann, Hans-Jürgen Silbermann, Erich Gieser, Wolf Götte, Doris Hammerla, Fred Arthur Geppert und Werner Hahn. Unser Haushund war Little Baskerville. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Gabriele Sittner, Regie Günther Bormann. Herzlich willkommen allerseits. Sie erleben bei uns ein Spiel nach Motiven von Tobias Smollett, die Abenteuer des Roderick Grandom. Heute der vierte Teil, der Grenadier des Duc de Gramont. Wir schreiben das Jahr 1750. Bitte, Herr Kapellmeister. Sie kommt, die schwarze Nacht. Das Kommando hat sein Bruder und diesen nennt man nur Olstrep. La la, la la, la la. Das muss man dir lassen, Jack. Du hast Fantasie. Wieso habe ich Fantasie? Weil Ihre Voraussagen allzu viel versprechen und selten wahr werden. Wir sitzen ohne Geld in Amsterdam, unser Schiff ist versenkt worden und dass einer von uns eine Braut besäße, die er küsst, bevor er an sein Schmugglerhandwerk geht, ist eine glatte Übertreibung. Sie sind ein ausgemachter Pessimist, Rory. Es hätte viel schlimmer kommen können. Nun kommen Sie endlich zu Ihrem Plan, der uns retten soll. Da bin ich auch neugierig, Chef. Da wir mittellos sind, wie Mr. Random sehr richtig bemerkte, musste ich mich nach einer Lohnarbeit umsehen. Die Mynheers der hiesigen Handelshäuser haben mir einen Auftrag angeboten. Eine Charterfahrt. Da können wir ja gleich als Matrosen erneuern, nee, Chef. Abwarten. Die Mynheers haben eine Ladung Seide. Spitze. Kurz gesagt, die Ware hat einen bedeutenden Wert, wenn wir sie bis Amsterdam bringen. Das heißt, sie liegt vorläufig wo? In London. Wir behalten 40% des Reinerlöses. Alle Wetter. Meine ehrenwerten Herren, aus der Sache wird nichts. Und warum nicht? Weil wir kein Schiff haben. Na, Chef, wie steht es damit? Sollen wir nach London schwimmen? Wir bekommen ein Langboot. Und tüchtige Seeleute sind wir auch. Die Mynheers denken an alles. Also brechen wir auf. Geduld. Die Sache hat einen Haken. Das Boot liegt in einem kleinen Hafen bei Calais. Dorthin müssen wir zunächst. Ich sage auch, brechen wir sofort auf. Wartet doch ab. Es ist Krieg. Und wir kommen von der englischen Seite. Was folgt daraus? Dass uns die Franzosen aufhängen werden, falls sie uns erwischen. Sehr richtig. Ich möchte wissen, was daran gut ist, wenn wir hängen. Wir müssen einzeln gehen. Haben uns die Mynheers Pässe beschafft? Und pinke Moneten. Ja, die Mynheers sind gefühlvolle Leute. Wir haben französische Pässe und sind unterwegs nach Paris. Oh, da wollte ich immer mal hin. Und Geld? Auch alles zu seiner Zeit. Nur, dass uns die französischen Pässe nichts nutzen, wenn wir nach England übersetzen. Ja, dann wird man uns eben in England hängen. Hohes Risiko, hoher Gewinn. Hier sind eure Pässe und Geld. Also ab durch die Mitte. Es heißt, dass der Duc de Bramont ein Heer sammelt, um es nach Deutschland zu führen. Vorsicht! Wir treffen uns in 8 Tagen in Calais. Wer das Ziel bis dahin nicht erreicht hat, kehrt nach Amsterdam zurück und wartet auf uns. Viel Glück. Kannst du reiten, Moonlight? Alte Hundeseele? Oh, das habe ich mir gedacht. Ich kann es auch nicht. Kaufen wir also einen Esel. In meinem Pass steht Roderick Rondomé. Profession? Profession? Boucher. Ah, Bäcker. Ein Bäcker, der mit seinem Hund auf einem Esel nach Paris reitet. Allons! Ein hübsches Tier reiten Sie, mein Herr. Ein sanftes Tier, Herr Pater. Nennen Sie mich Pater Pierre. Ich bin der Beichtvater des Duc de Gramont. Oh, des Duc. Ich bin unterwegs nach Boulogne. Und Sie, mein Sohn? Ich gehe nach Paris, Pater Pierre. Geschäfte? Sozusagen, ja. Dann haben wir für einige Zeit den gleichen Weg. Sind Sie Franzose? Ich bin gebürtiger Franzose. Ihre Aussprache ist schlecht, mein Sohn. Ich wurde im Ausland erzogen, von Ausländern. Dann ist es ja ganz natürlich, dass Sie Ihre Muttersprache nicht beherrschen. Jetzt kommen Sie aber aus Holland. Ich habe dort das Bäckerhandwerk erlernt. Sehr schön, ein Bäcker. Ja, so ist es, ein Bäcker. Ein Bäcker. Ein Bäcker. Und in Holland sind Sie nicht dem ketzerischen Afterglauben anheimgefallen, sondern auf dem Weg der Heiligen Kirche geblieben, mein Sohn. Wo denken Sie hin, Pater Pierre? Gut katholisch, alle Wege, wie unser Herr Jesus. In Ewigkeit, Amen. Ich bemerkte eben, dass Sie sich auf eine eigentümliche Weise bekreuzigen, so als würden Sie es zum ersten Male tun. Ich habe mich am Arm verletzt, daran mag es liegen. Aha, das wäre dann auch erklärt. Wobei haben Sie sich übrigens verletzt? Ich bin mit meinem Esel gestürzt. Bedauerlich. Sagten Sie nicht, es sei ein sanftes Tier. Ausgesprochen sanft. Trotzdem, ein Esel ist eine unvernünftige Kreatur. Sagen Sie, wir hatten neulich einen kleinen Streit über die Art, wie man Blätterteig macht. Ich behauptete, den besten bereite man aus Gerstenmehl, während einer meiner Amtsbrüder anderer Ansicht war. Der Zubereitung aus Gerstenmehl ist bei Weitem der Vorzug zu geben, Pater Pierre. Sicher haben Sie recht. Wahrscheinlich fütterten sie ihren Esel mit dieser Art Gebäck. Das Tier ließ sich diese rohe Behandlung nicht gefallen und warf sie ab. Dabei verletzten sie sich den Arm, weshalb sie nun kein Kreuz schlagen können. Was heißt das? Das heißt, dass ich große Zweifel an ihrer Identität habe. Aber lassen wir das auf sich beruhen. Sehen Sie die Schenke dort. Ich nehme an, Sie sind einigermaßen mit Geld versorgt. Einigermaßen. Ausgezeichnet. Wir Priester leben im Zustand der Armut. Daher sind wir auf die Gutherzigkeit unserer Mitmenschen angewiesen. Ich bin meiner Mutter entlaufen, als ich gerade 17 war. Da nahm ich mir einen Seemann und lebte mit ihm ein volles Jahr. Ich an Land, er auf See, nie wieder ein Seemann, so hoch der Schnee. Mit dem nächsten einem Soldaten war ich auch nicht besser beraten. Er war als Mensch der Beste von allen. Vor Cartagena ist er gefallen. Ich zu Haus, er im Kampf. Nie wieder ein Soldaten, so ein Krampf. Nie wieder ein Soldaten, so ein Krampf. Das ist eine eigene Geschichte. Das sind traurige Erfahrungen, Nancy. Du bist ein netter Junge. Schade drum. Sie müssen schon deutlicher werden. Der falsche Priester wird es dir bald erklären, oder mein Mann? Ich fürchte, ich habe mich ungeschickt verhalten, als ich mit in diese Schenke ging, Nancy. Ich muss in die Theke. Wir reden nachher weiter. Setzen Sie sich zu uns, mein Sohn. Das ist mein Freund Romain, genannt der Gascogner, Besitzer dieser Schenke und Unteroffizier im Hauptquartier des Duc de Gramont. Hey, setz dich, mein Kleiner. Was hast du da eben so viel mit meiner Frau zu quatschen gehabt? Ich habe ihm ein Kompliment über das vorzügliche Essen gemacht, welches in ihrem Hause zu genießen wir die Ehre hatten. Trink nicht so viel, Romain. Wir haben noch zu arbeiten. Ich trinke so viel ich will. Wie heißt du, mein kleiner Bäcker? Andemi Rodrigue. Das ist doch sicher ein Pass, mein Junge. Ja, natürlich. Das macht dir doch nichts aus, ihn mir zu zeigen, dein Pass. Obgleich ich nicht dazu verpflichtet bin. Hier, bitte. Siehst du, Pater? Der kommt mir entgegen, der kleine Bäcker. Alles ganz klar. Funkelnagelneues Papier. Holländisches Papier. Man wird es importiert haben, Monsieur. Daran hätte ich denken sollen. Natürlich hat man es importiert. Aber es fehlt die Unterschrift. Der Präfekt hat es unterschrieben und gesiegelt. Ja, aber hier ist Grenzgebiet und es ist Krieg. Hat man dir nicht gesagt, dass du eine Sondergenehmigung brauchst, wenn du durch die Picardie reist? Wer sind Sie überhaupt, dass Sie ein Recht haben, mir solche Fragen zu stellen? Es gibt zwei Möglichkeiten, Pater. Erstens könnte ich diesen jungen Mann dem Richter übergeben. Er hat sie als englischer Spion hinreichend verdächtig gemacht. Zweitens könnte ich ihn als Soldaten in das Regiment Gramont einreihen in mein Zuge. Welche Lösung ist die christlichere? Geben Sie mir meinen Pass zurück. Augenblick. Es wird gerade über dein Schicksal entschieden. Bei welchem Geschäft verdient ihr mehr? Wenn ihr mich an den Galgen bringt oder wenn ihr mich als Soldaten verkauft? Letzteres ist zweifellos christlicher Roman. Es ist eine Ehre, im Regiment Gramont dienen zu dürfen, Randomé. Ich werde einen Soldaten aus dir machen. Der Sonnenkönig ruft, mein Sohn. Geben Sie mir meinen Pass wieder. Du fängst an, mich zu langweilen, Kleiner. Gehen wir ins Hauptquartier. Los, auf, los. Unsere Soldaten sind die Hüter der allerheiligsten Menschheitsgüter. Zuvörderst müssen wir beten für unsere Majestäten. Regiment Duc de Gramont, Stillstand. Bon. Mein Säbel. Wo ist denn bloß mein Säbel? Gestern Abend hatte ich ihn noch und heute früh ist er weg. Ist das gerecht, meine Herren? Nein, Excellenz. Das sehen Sie. Was wollen Sie denn, meine Herren? Den Soldaten Randomé vorführen, Euer Exzellenz. Den Soldaten Randomé. Sieht gut aus, der Soldat Randomé. Ein guter Soldat. Was ist mit ihm, Sergeant? Verzeihung, Exzellenz, er soll abgeurteilt werden. Sein Pass liegt in der Regimentskanzlei. Wo ist denn bloß mein Säbel? Hat denn keiner meinen Säbel gesehen? Exzellenz. Ja? Sie haben meinen Säbel gesehen. Nein, Exzellenz. Ja, was wollen Sie denn dann? Der Pass des Soldaten Randomé liegt in der Regimentskanzlei. Ich weiß, soll er liegen bleiben. Wir haben ja den Soldaten Randomé. Das ist die Hauptsache, Sergeant. Exzellenz, es besteht hinreichend Verdacht, dass der Soldat Randomé ein englischer Spion ist. Ah, man redet so viel von Spionen, die das Herz zersetzen. Ich habe noch nie einen gesehen, Sergeant. Lösen Sie diese Fälle unbürokratisch. Nichts ärgert den Soldaten mehr als bürokratische Vorgesetzte. Ist Randomé Soldat, geht er auch in den Krieg. Jawohl, Exzellenz. Aber das ist es ja. Wir wollten den Fall unbürokratisch lösen. Er weigert sich nämlich, Soldat zu werden. Ich begreife nicht, wie ein Säbel wegkommen kann. Ein Säbel ist ja kein Zahnstocher. Er hat doch immerhin eine gewisse Größe. Oh, man hat mir den Säbel gestohlen. Exzellenz, Sie können jetzt gehen. Und sagen Sie in der Kanzlei, man soll meinen Säbel suchen. So befehl, Exzellenz. Wie kommen wir hier weg? Ein schwachsinniger Herzog, ein menschenschindender Unteroffizier, der verlogene heuchlerische Priester. Und in 5 Tagen müssen wir in Calais sein. Sonst fährt uns das Boot weg. Und wir kommen nie mehr zurück. Halt! Wer da? Parole! Parole? Armer kleiner Soldat. Merci. Komm ins Haus. Ich hab Wache. Bin unsere Nummer erwischt. Der ist voll. Mit Cognac und Wein. Ja, meine ganze Nacht. Ach, Sie, ich bin ein Gentleman. Also haben die Männer recht gehabt. Du bist ein englischer Spion. Ich lasse mich mit dem Feind ein. Ich bin nicht dein Feind. Ich verstehe nicht mal, worum es beim österreichischen Erbfolgekrieg geht. Man wird in einigen Tagen nach Deutschland aufbrechen. Dort ist ein englisches Regiment aufgestellt. Du wirst fallen, mein Kleiner. Ich muss weg, Mausi. Hör zu, ich gehöre einer Bande Schmuggler an. Ich muss nach Calais in 5 Tagen. Hast du Geld? Ich hatte genügend Geld. Man hat es mir weggenommen. Aber sollte ich nach London kommen, da werde ich Geld haben. Und ich? Ich nehme dich mit, wenn du willst, Mausi. Ich tue alles. Bloß hilf mir hier raus. Wir brauchen meinen Pass, Zivilkleider und etwas Geld. Mal sehen. Es muss bald sein. Geh jetzt. Da kommt einer. Wache! Zur Stelle, Sergeant. Hast du schon gelernt. Nämliche Nacht, Grenadier. Eben war eine Frauensperson bei ihm. Ich erwarte Ihren Rapport. Zu Befehl. Hier ist niemand gewesen. Niemand? An meine Augen. Es liegt an meinen Augen. Gute Nacht. Adieu, Schwachkopf. Hättest du nicht den Köter da lassen können, Rory? Nein, das ist Lady Williams Hund. Er ist mein erster Erfolg als Arzt gewesen. Aber ich glaube, wir sind ihnen entwischt. Ich glaube dagegen, wir sind im Kreis gegangen. Dunkirk, es ist die Grenze. Wir kommen nie nach Calais. Merci. Natürlich kommen wir hin. Bis jetzt ist alles gut gegangen. In 4 Tagen sind wir auf dem Meer. Alles wird gut. Ich habe Hunger. Na, dann ist etwas. Ich habe auch Durst, Rory. Und trinke, was wir mitgenommen haben. Ich bin eine Gastwirtin. Ich kann nicht in meinen nur kalten Haus stehen. Lass uns in eine Schenke gehen. Bitte, Nancy, es ist einfach zu gefährlich. Und schlafen. Ich möchte mal wieder in einem Bett schlafen. Nancy. Ich gehe zurück. Ich kann es nicht. Gut. Wie du willst. Ich danke dir für alles. Nach dem Krieg kommst du mal vorbei? Ja, gern. Leb wohl. Adieu. Hallo. Aufgewacht, Mister. Oh. Hallo. Habe ich geschlafen? Das haben Sie, Mister. Kennen Sie die Parole? Ja, warten Sie. Regiment Duc de Gaumont, bon. Das ist nicht die Parole, jedenfalls nicht unsere. Dann ist es zweifellos eine andere. Wie spät ist es? Stehen Sie auf, Mann. Die Situation ist anders. Ich erkläre es Ihnen. Ich bin Schotte. Ihren Pass. Ja, mein Pass. Das ist so eine Sache. Hören Sie, Landsmann. Ich bin Waliser und nicht Schotte, also was ist mit dem Pass? Ich habe keinen, ich habe ihn verloren, aber ich muss unbedingt nach Calais. Das trifft sich gut, die Brigade Mammegreis ist auch auf dem Wege nach Calais. Ich habe es eilig. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Kommen Sie ins Hauptquartier, der General entscheidet Fälle wie den Ihren persönlich. Vorwärts! Los, los, los! Soldaten geben erst der Welt Bestand und sichern unser Vaterland. Für jeden ein Gewehr, wo nehmen wir sonst Soldaten her? Im Feindesland stehen wir auf Wacht, bei Tage aber auch bei Nacht. In Gelb und Rot und Weiß, als die Brigade Mammegreis. Herr Offizier! General! Wir müssen anhand der Missionare feststellen, dass diese im Besonderen jeden Offizier, Unteroffizier und Mannschaft alles abverlangt. Jawohl, General! Die Brigade wird sich in jeder Lage zu benehmen wissen. Jawohl, General! Aber wir meistern dieselbe. Jawohl, General! Meine Herren, alles ist unklar. Deshalb, wo steht der Feind? Gestatten Sie, General, heute früh wurde ein Agent festgenommen, der vermutlich aus dem gegnerischen Lager kam. Na, ausgezeichnet, rein mit dem Kerl. Das ist ja ausgezeichnet. Das ist er? Jawohl, General. Wie heißen Sie? Roderick Random, Sir. Wer sind Sie? Ich bin Schotte. Und woher kommen Sie? Aus dem Lager des Duc de Gaumont. Ich hatte einen französischen Pass und bin auf dem Wege nach London, Sir. Ja, was machen Sie denn um diese Tageszeit in London? Wie? Meine Herren, die Karte bitte, ja? Ah ja. Ran, zeigen Sie uns, wo das Lager des Duc ungefähr ist. Ja, hier, Sir, bei Boulogne. Ach, meine Herren, wir haben den Feind regelrecht umjagen. Jawohl, Sir. Also, junger Mann, denken Sie mal scharf nach, in welche Richtung wollte der Duc marschieren? In Richtung Dünkirk, Sir. Sind Sie sicher? Ganz sicher, Sir. Sie haben der Krone einen großen Dienst erwiesen. Wunderbaren. Meine Herren, daraus ergibt sich generalstaatsmäßig eine völlig neue Lage. Der Duc sitzt in der Falle. Wir lassen sie zuschnappen. Und der österreichische Erbfolgekrieg ist zu Ende. Verzeihung, Sir. Sollten wir nicht an der Mainlinie stehen? Ist ja egal. Wir liefern den Feind eine Bataille, wo wir ihn als solchen treffen. Ja, tut mir leid, Renten. Aber jetzt zu tun, alle Hände voll. Wenn Sie sich ein paar Tage hier und da hierhin aufhalten, können wir einen Casinoabend veranstalten. Aber im Angesicht des Feindes hat die Brigade aufgegeben. Verstehe völlig, Sir. Darf ich mich zurückziehen? Viel Erfolg, meine Herren. Danke. Der Abend sinkt hernieder und die Nacht allmählich blaut. Geht der Schmuggler an die Arbeit, zum Abschied küsst er seine Braut. Es wird Zeit, dass Sie kommen. Wir wollten schon gestern losfahren. Das hat sich nicht eher machen lassen, Slip. Also, Leinen los, Jack. tut mir leid, Mr. Random, aber wir brauchen jetzt jede Hand. Sie müssen mitrudern. Sind wir nicht vollzählig? Leider nein. Die Hälfte der Männer ist unterwegs verschütt gegangen. Ich denke, wir machen es so, Rory. Wenn wir da sind, geht einer von uns zu Bradhurst ins Empire Hotel. Sie erinnern sich. An den alten Bradhurst? Gewiss. Der weiß immer, was in London los ist. Stab, was fürchten Sie? Ich weiß nicht. Es ist nur Vorsicht. Ich möchte Sie bitten, zu Bradhurst zu gehen, Rory. Selbstverständlich, wenn Sie es wünschen. Einverstanden. Erstmal haben wir zu rudern. Los, Jungs! Halt! Guten Tag, Mr. Bradhurst. Guten Tag, Mister. Wenn das nicht der Squire Rennen ist. Ja. Und mit der Muschel am Hut. Sind Sie doch bei den Schmugglern gelandet? Ich habe allerhand erlebt, Mr. Bradhurst. Und wenn ich weiter folgere, dass Mr. Strap in London ist. So irren Sie sich nicht. Wir haben eine Schaluppe abzuholen. Ja, die ganze Branche ist gespannt, ob es gelingt, das Schiff zu stehlen. Wo liegt das Schiff? An der unteren Themse. Haben Sie was über die Ladung gehört, Mr. Bradhurst? Die Sache ist etwas undurchsichtig. Einmal hieß es, die Schaluppe habe Seide gestaut. Dann wurde diesem Gerücht widersprochen. Was wissen Sie noch? Dass ich Strap nicht in der Stadt blicken lassen soll. Sein Steckbrief ist raus. Wer wird noch polizeilich gesucht? Oh, Jack und die übrige Mannschaft. Aha. Diesmal geht's ums Leben. So trifft man sich wieder, McShane. Roderick Random. Sie sind ein Interessent? Sie sind Herr dieses Schiffes? Na, Herr ist gut. Dies ist ein Schmugglerschiff, Rory. Es wurde im Namen des Königs beschlagnahmt. Kann ich Ihnen vertrauen? Ja, das kommt darauf an. Straps Bande ist uns avisiert worden. Nur, dass Sie mit drinstecken, wussten wir nicht. Jetzt geht mir ein Licht auf. Na, führen die Könige ihre Kriege um Jamaika, so gibt es keinen Grund, weshalb die Schmugglerkönige sich anders verhalten sollten. Die Minhers haben Strap in die Pfanne gehauen. Sie haben ihn hergeschickt und den Sheriff verständigt. Wenn sich einer von Straps Leuten hier blicken lässt, wird er verhaftet. Im Namen des Königs. Langsam! McShane. Das hätten Sie nicht tun sollen, Strap. Das hat doch keinen Zweck. Strap, Sie können mich umlegen. Sie entgehen dem Strick nicht. Wir können verhandeln. Zuerst einmal muss ich die Herren miteinander bekannt machen. Dieses ist der Marquis de Strap, König der Schmuggler, Strap genannt oder umgekehrt. Der andere Herr ist der König der Taschendiebe, McShane, derzeit Captain im Dienste des Königs. Er ist ein purer Zufall, Rory, wie Sie wissen. Ich erinnere mich auch daran, dass Ihre Ansprüche recht hoch gewesen sind. Wenn Sie etwas vorzuschlagen haben, Rory, dann tun Sie es schnell. Der Sheriff hat sich angesagt. Er weiß, dass Strap in London ist. Sie sind beide gleichwertige Gentlemen. Bringen Sie das Schiff auf eigene Rechnung nach Spanien oder meinetwegen nach Jamaika. Eine abenteuerliche Vorstellung. Nicht so abenteuerlich, wie sich's anhört. Ihre Bande ist einfach zu zahlreich, Strap. Ich bin dieses Teilen nicht gewohnt. Aus dem Geschäft wird nichts. Und Sie veräußern die Schaluppe auf eigene Rechnung? Ihre Bande? Meine Bande ist keine Bande. Ich bin ein freier Unternehmer. Und meine Freunde sind meine Geschäftspartner. Wenn wir drei uns einigen können? Was durchaus möglich ist. Ich habe viele meiner Leute bei der Flucht aus Frankreich verloren. Wir sind nur noch wenige. 60% für mich. Sie sind zurzeit im Vorteil, McShane. Augenblick. Machen wir erstmal, dass wir hier wegkommen. Wie geteilt wird, das lässt sich noch festlegen. Einverstanden. Wo sind Ihre Leute? Ich kann Sie im Handumdrehen an Bord rufen. Sie denken an alles. Es hängt von Ihnen ab, McShane. Dann will ich diesen Rock des Königs wieder ablegen, meine Herren. Auf mich müssen Sie verzichten. Das ist nicht der Ernst. Rory, mein Junge, Sie sind an Bord immer eine Stütze gewesen. Ich muss Narzisse suchen. Ich habe mich entschieden. Gute Reise. Wissen Sie was, McShane? Wir bringen das Schiff nach Jamaika. Ich habe dort einige Verbindungen. Rufen Sie Ihre Decksmannschaft. Wir werden es schon schaffen. Auf Wiedersehen in London, Rory. Leben Sie wohl. Ich hoffe, wir werden uns bei guter Gesundheit wiedersehen, Rory. Gute Reise. Hier machen wir erst einmal Schluss. Das war der vierte Teil von Die Abenteuer des Roderick Random nach Motiven von Tobias Smollett. Der Autor war unser Hausdichter Helmut H. Schulz, unterstützt von unserer Hausdramaturgin Renate Apitz. Die Musik stammt von unserem Hauskapellmeister Conny Ott. Es sangen und spielten Wolfgang Jakob, Mary Lou Puhlmann, Friedhelm Eberle, Paul Dolph Neiss, Johannes Kurt, Siegfried Worch, Fred Alexander, Werder Godemann, Dieter Bellmann, Fred Arthur Gebhardt und Werner Hahn. Unser Haushund war Little Baskerville. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Gabriele Sittner, Regie Günther Burmann. Herzlich willkommen allerseits. Sie erleben bei uns ein Spiel nach Motiven von Tobias Smollett, Die Abenteuer des Roderick Random. Heute der letzte Teil, daheim in Frettershamptonshire. Wir schreiben das Jahr 1750. Bitte, Herr Kapellmeister. Ich komme von Jamaika, verlor dort Ruhm und Glück und bring nach Merry Old England nur leere Taschen zurück. Reise, Reise, aufstehen, die See geht hoch und ist rau. Reise, Reise, aufstehen, der Himmel ist hoch und blau. Madame! Miss Fitch! Erkennen Sie mich nicht mehr? Herr Söhnchen! Ich dich nicht erkenne? Was machen Sie in London und wie geht es auf Thicket County Downshire? Ich bin lange nicht dort gewesen. Viele Fragen, Söhnchen. Ich mache Geschäfte in London. Und auf Thicket County Downshire geht es schlecht. Sie halten mich für tot. Narzisse weint sich die Augen aus dem Kopf. Madame Sedge, die schreibt ihre Romane. Und der Ritter Timothy lässt dich aufhängen, wenn er dich erwischt. Ich bin ein Edelmann, Miss Witch. Ich bin Arzt und Inhaber eines Schiffspatentes. Eines Tages werde ich nach Frettershamptonshire zurückkehren, Narzisse heiraten und der Ritter Thicket wird mich in seine Arme schließen. Deinen Hund hast du auch immer noch, wie ich sehe. Moonlight ist mein Talisman, Miss Witch. Als Hexe müssten Sie doch eigentlich den Wert eines Maskottchens zu würdigen wissen. Nun, mein ehrenwerter Lord, kommen wir lieber auf Ihre Verhältnisse zu sprechen. Sie scheinen nicht zum Besten zu stehen. Leider haben Sie recht. Ich versuche auf dem Schiffsamt eine Abschrift meines Patentes zu bekommen. Ich muss noch einmal nach Jamaika reisen. Unbeirrbar ist er auch. Hören Sie, Miss Witch. Sie sind eine kluge Frau, wie ich weiß. Und verschwiegen. Geld habe ich selber keins. Wenn du mir deshalb um den Bart gehst, Söhnchen. Nein, ich habe eine unbestimmte Nachricht, dass mein Vater noch lebt. Höchst interessant, Söhnchen. Nicht wahr? Einer meiner Freunde will ihn in Jamaika gesehen haben. Mein Vater soll dort ein schwerreicher Pflanzer geworden sein. Und wenn das nur ein Gerücht ist? Dann habe ich auch nichts verloren, Miss Witch. Dann fahre ich eben weiter zur See. Ja, ja, schön. Aber was wird aus Narzisse? Ich bin verzweifelt, glauben Sie mir. Ich liebe und verehre diese schönste aller jungen Mädchen. Aber ich bin fortwährend mit Damen beschäftigt, die mir eigentlich nicht liegen. Wenn ich einen Augenblick mit Narzisse sprechen könnte, um ihr alles zu erklären. Sie ist in London, Söhnchen, mit dem Squire und der Tante. Miss Witch, mir kommt ein Gedanke. Ich bin bei Mr. Bretters tätig. Wenn Sie die Thickets veranlassen könnten, im Empire Hotel zu speisen, wäre ein Treffen möglich. So, und was bekomme ich dafür? Ich verspreche Ihnen, Sie später ins Frettershamptonshire als Hausgespenst einzustellen, Miss Witch. Eine Stellung fürs Leben. Ich will sehen, was ich tun kann, Söhnchen. In dem Löwen vergeht die Unterwelt, die Herren Gangster und Polizei. Bei mir lassen alle gerne Geld für Whisky pur und Gin extra drei. Der mit Sheen und der Strip und der Jackie, die sind hein. Und mit Gin, Whisky pur und extra drei. Leider sind die letztgenannten Herren einige Monate lang nicht in meinem Etablissement erschienen, weil sie mit einem Schiff unterwegs sind. Sie hätten mitreisen können, Rory. Dann brauchten Sie bei mir nicht den Kellner zu spielen. Sie, ein Edelmann. Es ist taktlos, mich an mein Unglück zu erinnern. Sobald ich mein Patent habe, nehme ich ein Schiff. Jetzt nehmen Sie gütigst dieses Tablett mit dem vorzüglichen Whisky und tragen es an den Tisch dorthin. Der Ritter Timothy hat stets einen kräftigen Durst. Hören Sie, Bretthurst, ich möchte dem Squire nicht unter die Augen kommen. Wir hatten einmal große Schwierigkeiten miteinander. Die Damen sind übrigens auf meine Veranlassung hier. In Anbetracht unserer Freundschaft werde ich den Herrn ins Hinterzimmer bitten und ihn selbst bedienen. In einer Stunde ist er steif wie ein Brett, das garantiere ich Ihnen. Für solche Gelegenheiten halte ich ihm eine besondere Mischung bereit. Danke, Mr. Bretthurst. Keine Ursache. Sitz gerade, mein Kind. Wenn es stimmt, was Miss Witch erzählte, dass Roderick Random hier kellnert, werden wir ihn jedenfalls bald zu Gesicht bekommen. Ach, Tante. Es ist ein Glück, dass dieser einsichtige Hotelier deinen Onkel weggeschafft hat. Er wäre imstande gewesen, Schadenersatz für den gestohlenen Gaul zu verlangen, anlässlich deiner Entführung durch Rory. Ach, Tante. Deine Entführung ist gescheitert. Sie war von vornherein eine Dummheit. Aber mich rühren junge Menschen, die noch zu Dummheiten fähig sind. Ach, Tante. Kannst du nicht mal was Vernünftiges sagen, Narzisse? Ein Kellner, Tante. Besser ein Kellner, der bis 100 zählen kann, als ein stockadeliger Pair von England, der nicht weiß, wie man Buttermilch schreibt. Kellner, bringen Sie ein Glas Buttermilch. Sofort, Milady. Halt! Ja? Sehen Sie mich an. Roderick Random. Sie haben mich erkannt, Milady. Selbstverständlich habe ich das. Ich muss Sie Verschiedenes fragen. Erstens, warum sind Sie nicht gestorben? Ich hatte Glück im Unglück. Als ich von der Seite Narzisses gerissen wurde, fiel ich Schmugglern in die Hände. Ich bin eine Zeit lang mit ihnen gefahren und schmeichle mir, es zu einem gewissen Ansehen in ihren Kreisen gebracht zu haben. Das ist ja unglaublich interessant. Und wie kommen Sie in dieses Etablissement? Ich warte hier in London auf die Abschrift meines Patentes. Dann will ich mich heuern lassen, um nach Jamaika zu segeln. Was wollen Sie in Jamaika? Der Krieg soll doch zu Ende sein. Wie ist er übrigens ausgegangen? Ich habe Nachricht, dass mein Vater dort lebt. Das wird ja immer spannender. Und ich habe mein Manuskript abgeschlossen. Ihr Manuskript? Dichten Sie noch immer, Milady? Tante schreibt an deine Lebenserinnerungen, Rory. Ich werde sie schon wieder ändern müssen. Bin ich doch davon ausgegangen, dass Sie von diesen Straßenräubern ermordet worden sind. Glauben Sie mir, das wäre der beste Schluss gewesen. Vergebung, Milady, dann wäre ich doch tot. Durch mich wären Sie unsterblich. Tante, könnten wir nicht in London bleiben? Ich bitte Sie, Milady, trennen Sie uns nicht. Meine lieben Kinder, wie die Dinge heute liegen, kann ich für euch nichts tun. Rory, kehren Sie reich zurück, dann sehen wir weiter. Das ist schwer, Milady. Ich habe kein Glück, Tante. Lassen Sie diese dumme Gans heulen und leisten Sie etwas, Rory. Leben Sie wohl. Ich bin eine Unschuld vom Lande, aus Sicket, County Donshire. Meinem Papa, den deckt schon die Erde, meine Mama kenn ich nicht mehr. Das ist sehr traurig, Geliebte, wie ich schon einmal bemerkt habe. Nimm mein Beispiel. Bin reicher Leute, Kind aus gutem Hause, aus Sweatshirt und Schirm. Die Luft, die ist dort so gelinde, zurückkehr ich nie mehr. Oh, wir Armen. Und jetzt will man uns schon wieder trennen. Furchtbar ist es, dich im Gewand eines dummen Tigen zu sehen. Du, ein Edelmann und ein Arzt. Man schätzt meine Vorzüge zu wenig, teuerste Narzisse. Aber ich schwor dir schon des Öfteren. Ich hole dich, wenn es an der Zeit ist. Und wann ist es an der Zeit, mein geliebter Rory? Ich lebe seit vielen Jahren auf Thicket, County Donshire. Ich bin eine alte Jungfer und ich heirate sicher nicht mehr. Du wirst bemerkt haben, dass ich dich galanterweise nie nach deinem Alter gefragt habe. Also vertrau mir. Mein Vater ist verschollen, die Mutter meines Tod. Bin ganz und gar verlassen, mein Blut ist schottisch und rot. Genug getrallert, wir müssen reisen. Mr. Bradhurst! Die Lady. Wenn seine Lordschaft wieder bei Sinnen ist, packen Sie ihn in eine Kutsche und schicken ihn nach Thicket County, Downshire. Sehr wohl, Milady. Komm, Narzisse. Was tun wir jetzt, Moonlight? Das ist keine Antwort. Denkst du, es geht noch alles gut aus? Einst ging ich arm nach Amerika. Mein Kind ließ ich leider zurück. Bald hatte ich eine Hacienda und Sklaven, ich machte mein Glück. Ja! Hey, Don Rodrigo, einen Tango für die Männer auf dem Rancho. Hey, Don Rodrigo, nicht geziert und mit den Negern spekuliert. Olé! Ich bin Ihnen auf das Höchste verbunden, Kapitän McShane. Und Ihnen auch, Mr. Strap. Von den Fähigkeiten Onk Jacks habe ich mich im Laufe dieser Überfahrt überzeugt. Ich schätze mich meinerseits glücklich, einen Herrn Ihres Ranges und Ihres Charakters an Bord zu haben. Das Schicksal hat es gefügt, dass wir zusammengekommen sind, meine Herren. Nun, was das betrifft, Don Rodrigo, wird uns dieses Schicksal in Kürze wieder trennen. Das erwarte ich nicht, meine Herren. Ich hoffe, wir werden nach Ablauf eines Monats alle in Threatterfamptonshire vereinigt sein. Mein armes Kind Roderick natürlich eingeschlossen. Unmöglich, Sir. Das überrascht mich. Sind Sie nicht mit mir zufrieden gewesen, Kapitän McShane? Don Rodrigo, die Wahrheit ist, dass ich London nicht betreten darf. Ich werde steckbrieflich gesucht. Findet mich der Sheriff, so werde ich gehängt. Oh, exzellent. Und Sie, Mr. Strap? Mich werden Sie gleichfalls entschuldigen müssen, Sir. Ich stehe auf der schwarzen Liste. Ich bin ein freier Kaufmann. Man verübelt mir, dass ich keine Steuern bezahle. Aus Überzeugung übrigens, nicht aus Gewinnsinn. Superb. Ein Philosoph im Kaufmannsrock. Und Sie, Steuermann Onk Jack? Ich mache, was mein Bruder für richtig hält. Ich bin mehr sein ausführender Arm. In meiner Gesellschaft, meine Herren, haben Sie nicht das Mindeste zu befürchten. Nein, Sir, Sie haben großmütig gehandelt. Sie haben das Schiff mitsamt den Waren gekauft. Sie haben uns einen anständigen Preis gemacht. Wir können zufrieden sein. Wir führen Ihnen das Schiff so weit wie möglich Themse aufwärts, dann verduften wir. Wenn wir das Schiff nach London bringen, Sir, sind wir geliefert. Das wird sich zeigen. Ich bitte Sie, mir zu vertrauen. Kommen Sie mit mir nach London. Helfen Sie mir, meinen Sohn suchen. Für alles Übrige lassen Sie mich sorgen. Ja. Also, was tun wir, Mr. Strap? Ja, machen wir einen Versuch, McShane. Es wird uns den Kopf kosten. Oh. Schön, ich gehe mit. Und, Jack? Ich bleibe bei meinem Bruder. Ich danke Ihnen. Nun zum Wichtigsten. Wo könnte sich Roderick aufhalten? Er wollte nach Jamaika zurück. Aber er war nicht in Jamaika. Ich glaube mit Bestimmtheit, dass sich Rory in England aufhält. Fragt sich bloß, wo in England? Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo er sich aufhält. Nun? Wo, Mr. Strap? Bei Narzisse auf Thicket County, Downshire. Hört sich immerhin gut an, Mr. Strap. Wer ist Herr dort? Der Squire Timothy, ein etwas merkwürdiger Herr. Und deshalb sollte Rory eine Neigung zu ihm gefasst haben? Oh, nicht zu dem Herrn, sondern zu seiner Nichte Narzisse. Don Rodrigo Strap könnte recht haben. Ich erinnere mich, dass Narzisse der Grund war, weshalb ihr Sohn nicht an unserer Reise teilnehmen wollte. Klingt alles einleuchtend. Wohin also zuerst in London? Ins Empire Hotel zu Bradhurst. Gut, ins Empire Hotel. Zu Ihnen, Sir. Willkommen im Empire Hotel. Wie ist Ihr Name? Bradhurst. Ich bin der Besitzer dieses Hotels, Sir. Dann werde ich für die Dauer meines Aufenthaltes bei Ihnen Logis nehmen. Lassen Sie meine Koffer holen. Darf ich um Ihren Namen bitten, Sir? Sagen wir Don Rodrigo de Randomida y Santos. Sie kommen aus Spanien? Aus Amerika. Mr. Bradhurst, ich suche einen jungen Mann namens Roderick Random. In London? Hören Sie. Ich bin mit Ihren Freunden so gut bekannt, dass man mich an Sie verwiesen hat. Soll ich das als ein Kompliment auffassen, Sir? Ist Ihnen der Name Hugh Strapp bekannt? Oder sagt Ihnen der Name McShane etwas? Mir sagen diese Namen wenig, Sir. Aber der Sheriff von London hat die genannten Herren auf seiner Liste. Ihr Misstrauen mir gegenüber ist sinnlos. Sie scheinen London nicht zu kennen. Wer singt da? Mein Hausknecht, Sir. Holen Sie ihn her. Don Rodrigo, oder wie Sie sich sonst nennen mögen. Es handelt sich um einen jungen Mann. Eine Weise. Überlassen Sie mir das Geschäftliche. Gut, Sir. Ich habe mein Möglichstes getan, den Jungen zu schützen. Das wird Ihnen nicht vergessen, Mr. Bradhurst. Oh. Rory. Was wollen Sie, Bradhurst? Ich habe frei. Der Club kämpft um den 8-Stunden-Tag. Dieser Gentleman will Sie sprechen. Ich lasse Sie jetzt allein. Mein Name ist Don Rodrigo. Bringen Sie Nachricht von meinem Vater? Hören Sie zu, junger Mann. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen, die Father Thamptonshire betreffen. Um Mitternacht eines bestimmten Tages pflegte sich dort eine sonderbare Erscheinung einzustellen. Das ist Johnny. Wer war Johnny? Ein armes, altes Gespenst. Johnny brachte Lady Lucy um. Letztere Dame verfluchte ihn. Der Tag der Wiederkehr dieses Ereignisses wird das Wunder von Sretter Samptonshire genannt. Es zieht viele Touristen an. So ist es. Ich hoffe, Johnny noch einmal wiederzusehen. Wohl kaum. Die Wohnverhältnisse in Sretter Samptonshire ließen zuletzt derart zu wünschen übrig, dass Johnny sich unter Protest zurückzog. Ich muss Ihnen nun eine intime Frage stellen. Der letzte Herr hieß wie? Der letzte Herr auf Sretter Samptonshire heißt Roderick Random. Wissen Sie etwas über seinen Vater? Leider nicht. Er verließ nämlich das Schloss, weil er völlig verarmt war. Das brach Lady Helen das Herz. Roderick ging nach London, um sein Glück zu machen. Er wurde schiffbrüchig. Aber ersparen Sie mir die Leiden aufzuzählen, die ich durchgemacht habe. Das ist auch nicht nötig. Ich bin dein Vater, Roderick. Ich bemerke nichts. Mein Gefühl müsste doch jetzt sprechen. Ich habe etwas für dich, was deinen Empfindungen weiterhilft. Es ist die Besitzurkunde einer Plantage, die dich zu einem reichen Mann macht. Vater! Ich sagte doch, Reichtum hilft den Gefühlen immer auf die Beine. Im Handumdrehen erkanntest du mich. Jetzt kann ich Narzisse heiraten und nach Sretter Samptonshire ziehen. Langsam, langsam. Über das alles muss noch geredet werden. Bradhurst! Ja, Sir. Ich bin dabei, meine Verhältnisse zu klären. Nehmen Sie Platz. Wollen Sie zuerst bitte sagen, was das alles bedeutet? Don Rodrigo ist mein Vater, Bertest. Ich bin reich. Freut mich für Sie. Ein dankbarer Vater möchte Ihnen die Hand drücken, Mr. Bradhurst. Oh. Unser Haus führt den Löwen im Wappen wie Ihre Kneipe. Oh. Ich schlage Ihnen vor, verlegen Sie den Sitz Ihres Hotels nach Frater Thamptonshire. Für die Kosten komme ich auf. Was hätte ich davon? Feste, ordentliche Kundschaft. Ihr Freund Strapp soll Haushofmeister werden. Ist Strapp da, Vater? Leider nicht. Der Sheriff verhaftete ihn zusammen mit McShane und Onkel Jack. Ich muss mich um sie kümmern. Du wirst nichts tun können, Vater. Das Schiff war beschlagnahmt. Sie haben es entführt. Und ich habe es ihnen mitsamt der Ladung abgekauft und nach London zurückgeführt. Für jetzt muss ich mich verabschieden, ich muss zum König. Und ich reise nach Thicket County Downshire zu Narzisse, Vater. Tu das, mein Sohn. Und Sie richten Gästezimmer für unsere Freunde her, Bradhurst. Sehr wohl, Sir. Ich sage es ja, am Ende dieses Jahrhunderts besteht das englische Volk nur noch aus Butlern, Kellnern und Baronen. Das Zeitalter des Snobs. Und des Geldes, Bradhurst. Bin ich auch George der Zweite, so stehe ich doch vor der Pleite. Das Leben wird hart und noch härter, besonders für alle Thronanwärter. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sie haben um Privataudienz nachgesucht, Don Rodrigo? Jawohl, Majestät. Ich bin arm. Ich kann Ihnen nicht mal einen Kaffee anbieten. Bei mir gibt es immer nur Tee. Sie ist halt Kongo, dieses Land Tee trinkt, weil Kaffee zu teuer ist. Nehmen Sie Platz, hochedler 448. Pair von Fretter Sampton. Sie sollen ja auch nicht mehr viel haben. Ich habe mich etwas serviert, Majestät. So. Und was wollen Sie? Was bringen Sie? Sir, ich schätze mich glücklich, Ihnen ein Schiff mit den Schätzen Amerikas zu bringen. Und ich muss nichts bezahlen. Nein, Majestät. Das ist mal eine gute Nachricht. Sagen Sie mal, wie ist eigentlich der Krieg ausgegangen? Welchen meinen, Majestät? Wir haben zurzeit drei Kriege. Ja, man sagt mir ja nichts, man fragt mich nicht. Alle machen, was sie wollen. Ich meine den mit der Maria Theresia. Haben wir verloren oder gewonnen? Die behandeln mich wie ein Trottel. Wir haben die Expansionsbestrebungen Maria Theresias in die Schranken gewiesen. Ah, so. Ein verrücktes Weibsbild. Ist auch Kaffee bei Ihrer Ladung, Don Rodrigo? Jawohl, Majestät. Endlich mal ein vernünftiger Mann. Ich habe Pairs, Generäle, Kammerherren sitzen alle rum. Ich brauche Männer wie Sie und Ihresgleichen. Ich gebe Ihnen zwei Schiffe, was Sie wollen. Sir, ich habe eine Bitte. Da kommen Sie mir nicht wegen Geld. Ich habe keins. Meine Frau gibt mir auch nichts. Der Sheriff hat drei Männer in Gewahrsam. Männer, für die ich bürge. Geben Sie diese Männer frei, Sir. Wir könnten in diesen Tagen wieder auslaufen in die amerikanischen Gewässer. Ja, jawohl. Jawohl, laufen Sie wieder aus. Sofort, sehr richtig. Was nützen mir meine Pairs? Ich brauche unternehmende Leute. Wo sind denn Ihre drei? Man hat sie in den Tower gebracht, Sir. Ich werde gleich mal schreiben. Nein, schreiben Sie. Wir, König und so weiter, das tragen Sie nachher ein, verfügen, dass der Kapitän, also Sie wissen ja Bescheid, wie man sowas macht. Fertig? Sofort, Majestät. Hier, bitte. Und laufen Sie baldmöglichst aus. Noch etwas, Majestät. Mein Sohn vermählt sich eben. Er bleibt auf Fretter Sandenshire. Verfügen Sie gütigst, ihm eine Pairwürde zu übertragen. Ja, warum nicht? Das kostet aber noch eine Kleinigkeit. Ich darf mich zurückziehen. Herr, gehen Sie, reisen Sie schleunigst ab und bringen Sie was Schönes mit. Heute kann ich mich mal wieder richtig satt essen. Meine Herren, hier sind Ihre Patente. Sir Archibald McShane. Der König hat sich Ihrer Verdienste wegen in den Adelsstand erhoben. Sie werden die Fregatte im Dienste der Krone führen. Sir Hugh Strapp, Sie führen das zweite Schiff unserer kleinen Flotte. Onk Jack, Sie werden sich mit dem kleinsten Schiff und dem geringsten Titel begnügen. Für Sie reicht der Ritter. Begeben Sie sich an Ihre Arbeit, meine Herren. Wir laufen aus, sobald mein Sohn verheiratet ist und mit seiner Pairswürde bekleidet wurde. Ich fürchte, da ist nicht alles nach Wunsch gegangen. Ich reise nach Thicket County, Downshire. Habe ich die Ehre mit Sir Timothy? Wir haben Sie. Was wollen Sie? Ich muss mit Ihnen wegen der Ehe Ihrer Nichte mit meinem Sohn sprechen. Habe ich mir gedacht. Aus der Ehe wird nichts. Meine Nichte heiratet keinen solchen Hungerleider. Mein Sohn ist kein Hungerleider. Er darf heute als einer der reichsten Männer Englands gelten. Nehmen Sie das gefälligst zur Kenntnis, Ritter Sicket. Er hat hier was rumgefaselt von einem Besitz in Übersee. Wenn er so reich ist, dann soll er gefälligst das Ritterhemdenschirr wieder aufbauen. Das wird mein Sohn ohne Sie entscheiden. Ich ersuche Sie zum letzten Mal, die Ehe zu erlauben. Ich bin Pair von England und mein Sohn wird meine Nachfolge in wenigen Tagen antreten. Ich würde Ihnen ja gerne nachgeben, aber ich kann nicht. Die Gründe? Die Vormundschaft hat das ausdrücklichste Recht, Narzisse zu verheiraten. Besitzt der König. Wenn es weiter nichts ist, in einigen Tagen geht Ihnen der Befehl des Königs zu, Narzisse zu verheiraten. Sie setzen mir die Pistole auf die Brust, Sir. Zugegeben, Sie sind ein mächtiger Mann, aber ich sage Ihnen noch einmal, ich kann nicht. Ich betrachte die Unterredung als beendet. Wo finde ich meinen Sohn? Ich bin verpflichtet, am Tage der Hochzeit eine bedeutende Summe in die Schatulle zu zahlen. Außer der Mitgift Ich verfüge über keinen Pfennig Geld. Ich lasse sie in den Tower werfen. Es war Mündelgeld, das sie veruntreut haben. Die Zeiten sind eben schwer. Was sollte ich machen? Narzisse ist mit euch hohen Herren verwandt. Tun Sie mit mir, was Sie wollen, da Sie nun alles wissen. Wo finde ich meinen Sohn? Oh, bei meiner Nichte oder Mrs. Sedgley. Sie rühren sich nicht aus dem Hause. Man wird Sie rufen. Jawohl. Eine Wendung für den Schluss gefunden. Narzisse vergiftet sich und sie erschießen sich an der Leiche ihrer Geliebten. Wie finden Sie das? Miserabel. Oh. Habe ich die Ehre mit Mrs. Sagely? Sie sind der Vater Rodericks. Er ist Ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie müssen wissen, ich schreibe die Abenteuer Ihres Sohnes. Gut, schreiben Sie. Am Ende dieser Periode kehrte unerwartet der totgeglaubte Vater zurück, machte seinen Sohn zu einem reichen Mann, trat ihm die Perswürde ab und verheiratete ihn mit Narzisse. Das junge Paar lebte friedlich und zurückgezogen im Kreise von Freunden auf Frederhamptonshire, während Don Rodrigo auf den Meeren zum Ruhme Englands Kaperkrieg führte. Finden Sie diesen Schluss gut? Er hat den Vorzug, wahr zu sein. Wo ist mein Sohn? Gehen Sie dem Klang der Musik nach. Meine Nichte hat das Zeug zu einer Künstlerin wie ich. Aber sie ist eine dumme Gans. Verfügen Sie sich in das Zimmer Ihres Bruders. Ich habe mit Ihnen zu reden. Wie Sie wünschen. Also, der Musik nach. Vielleicht wird noch alles gut. Mein Vater wird uns nicht im Stich lassen. Ich glaube es nicht mehr. Warum glauben Sie das nicht, Lady Narzisse? Da ist er. Siehst du, ich habe dir gesagt, er kommt. Ich ahnte schon, dass du allein mit dem alten Squire nicht fertig wirst. Das ist meine Braut, das schönste Mädchen Englands. Oh. Narzisse, würden Sie Ihrem künftigen Schwiegervater gestatten, Sie auf die Wange zu küssen? Ich bin so glücklich, euer Lordschaft. Komm, er erwartet uns. Mrs. Sagely? Ja? Sir Timothy? Ja? Liebe Kinder. Ja? Der König hat von seinem Recht Gebrauch gemacht und verfügt, dass Narzisse aus prinzlichem Geblüt dem künftigen Pair Sir Roderick Random unverzüglich zu verheiraten ist. Wir sind erledigt. Den Rest unserer Tage werden wir im Armenhaus beschließen. Weshalb tust du uns das an, Narzisse? Euer Lordschaft, muss das sein? Vater, sollen wir diesen Glückstag mit einem solchen Missklang beschließen? Lassen Sie uns nicht im Stich, Sir. Nun, wir werden also überlegen, wie wir die Verbindlichkeiten dieses Hauses regeln werden. Das heißt, wir zahlen? So ist es. Ah, danke. Bei der Hochzeit bin ich nicht zugegen. Ich reise nach Jamaika im Auftrag des Königs. So Gott will, sehen wir uns bald wieder. Und mit Merry-Roll England lassen wir das Mädel zurück. Reise, Reise, aufstehen, die See geht schwer und ist blau. Reise, Reise, aufstehen, der Himmel ist hoch und blau. Das war der letzte Teil der Abenteuer des Roderick Random nach Motiven von Tobias Smollett. Der Autor war unser Hausdichter Helmut H. Schulz, unterstützt von unserer Hausdramaturgin Renate Apitz. Die Musik stammt von unserem Hauskapellmeister Conny Ott. Es sangen und spielten Wolfgang Jakob, Ingrid Hille, Fred Arthur Geppert, Werner Hahn, Wolf Götte, Ingeborg Ottmann, Dieter Bellmann, Doris Hammerla, Walter Niklaus und Werner Godemann. Unser Haushund war Little Baskerville. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Gabriele Sittner, Regie Günther Bohrmann.